Es folgt nun im freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz der zweite Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese Raum für die Vermittlung linker Theorie in Hamburg bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. In einem lockeren Rahmen wollen sie eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel an Rassismus oder Antisemitismus, vorstellen und entwickeln. Dabei geht es ihnen nicht nur um eine Rückschau auf die Debatten der letzten Jahrzehnte. Mit dem Publikum möchten sie auch über die Aktualität und Erneuerung linker Position diskutieren. Im gleich zu hörenden zweiten Teil dieser fünfteiligen Reihe referierte am 12. April Rosa Faber zur Kritik des Rassismus. In der Ankündigung zu dieser Veranstaltung heißt es: Unter Rassismus können vollkommen unterschiedliche Phänomene gefasst werden. Ungleiche Rechte von Eingewanderten, Apartheid, das Sterbenlassen vor den Grenzen Europas und exterritoriale Gebiete am Frankfurter Flughafen, völkischer Nationalismus, die überproportionale Zuweisung von Migrantenkindern auf Haupt- und Förderschulen, das Weißsein deutscher linker Zusammenhänge, Sklaverei, abwertende Begrifflichkeiten für Personen und deren Lebenswelten, der Multikulturalismus als Staatsmodell, die Entstehung einer breiten deutschen Mittelschicht über den Gastarbeitern, physische Gewalt von Neonazis. Antisemitismus gilt mal als spezielle Form von Rassismus, mal als Oberkategorie für unterschiedliche Formen von Aus- und Einschluss zur Schaffung eines homogenen Kollektivs. Antiziganismus wird zunehmend nicht als normaler Rassismus verstanden, Rassismus gegen Muslime soll es nicht geben. In Deutschland entwickelte sich eine Kritik des Rassismus erst sehr spät und gegen große Widerstände in den 1990er Jahren, meist in Orientierung an der englischsprachigen und französischen Theoriebildung und oder in Anlehnung an die Kritik des Antisemitismus. Vorherrschend ist aber immer noch, auch in linken Publikationen, das Konzept der Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit sowie der Vorurteilsforschung. In dem Vortrag geht es darum, verschiedene Begriffe und Zugänge vorzustellen. Rosa Faber lebt in Hamburg, ist im Arbeitskreis Distomo für die Entschädigung von NS-Opfern aktiv. Soweit aus der Ankündigung der Veranstaltung. Die Reihe im Centro Soziale an der Sternstraße wird noch bis Juli an jedem zweiten Dienstag im Monat fortgesetzt. Das nächste Mal schon morgen am Dienstag, dem 10. Mai, dann mit einem Vortrag zur Kritik des Antisemitismus. Im Juni folgt ein Abend zur Religionskritik. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Wir wünschen nun anregendes Hören bei dem zweiten Teil aus der Intros-Reihe Rosa Faber zur Kritik des Rassismus. Okay, ich grüße euch im Namen der verschiedenen Gruppen, also A-Quadrat und Kritikmaximierung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zur zweiten Veranstaltung im Rahmen der Intro-Reihe. Heutiges Thema ist die Kritik des Rassismus und als Referentin haben wir dafür Rosa Faber gewinnen können. Zu Anfang noch der Hinweis, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung gleich eine Liste, eine Teilnehmerinnenliste rumgeben wird. Wer mag, kann sich da gerne eintragen. Das nur so am Anfang. Und ich will jetzt einfach mal mit einer kleinen Einleitung beginnen. Sich mit Rassismus zu beschäftigen, ist seit einigen Jahren selbst in der Linken leider nicht wirklich angesagt. Wie schwerwiegend das Problem des Rassismus dennoch ist, müssen in Deutschland nach wie vor viele Menschen am eigenen Leib erfahren. Im Umgang mit Behörden, Nachbarn, Passanten, die von einer rassistischen Alltagspraxis nicht betroffen sind, also sehr viele Menschen, wollen leider von Rassismus nur etwas wissen, wenn es darum geht, Nazis als Schmuddelkinder der hiesigen Demokratie ausgrenzen zu können, also sozusagen das als das andere sehen. Und seit dem von Gerhard Schröder aufgerufenen Aufstand der Anständigen, das war 2001 im sogenannten Antifa-Sommer, passen rassistische Einstellungen auch nicht mehr so recht zum Selbstbild, also zumindest zum offiziellen Selbstbild eines modernen, entspannten und toleranten Deutschlands. wie es um diese offizielle Werbefolie allerdings wirklich steht und wie es in Deutschland und Europa aussieht, zeigt eine vor 2 Wochen vorgestellte Studie mit dem Titel Die Abwertung der anderen. Jeweils 1000 Menschen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Portugal, Polen und Ungarn wurden für diese Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung befragt. Und um nur ein paar Zahlen zu nennen, die Studie ist wirklich, die Ergebnisse der Studie sind wirklich sehr lang und auch sehr erschreckend, nur ein paar Zahlen am Anfang. Ich zitiere: An eine natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Völkern glaubt rund ein Drittel aller europäischen Befragten. Der Anteil der Befragten, die sich gegen eine Heirat zwischen Schwarzen und Weißen aussprechen, liegt in den untersuchten Ländern zwischen knapp 5% und 30%. Und noch ein paar weitere Zahlen. 41,6% der Deutschen fanden, manche Kulturen sind anderen klar überlegen. 51,9% äußerten, wir Deutschen müssen unsere eigene Kultur vor dem Einfluss anderer Kulturen schützen. Ja, das sind ein paar Zahlen am Anfang und wir freuen. Wie viel Prozent? 51,9%. Wir freuen uns jetzt an Rosa weitergeben zu können und ja, freuen uns auf einen unterhaltsamen, hoffentlich interessanten und erkenntnisfördernden Abend und ja, wünschen eine schöne Veranstaltung. Danke auch allen beteiligten Einladern und Einladerinnen, dass ich heute hier vortragen kann. Ich habe eben erst gemerkt, dass ich vielleicht etwas überfordert sein werde, gleichzeitig ein Mikro zu halten und mein Skript zu lesen und mein PC zu bedienen. ja, mal sehen, wie das klappt, aber ich glaube, man kann mich nicht gut hören, wenn ich so spreche, oder? Naja, ich versuche es erstmal, mal gucken, wie lange es klappt. Mein Thema Rassismus oder gleich Rassismen, wie ich geschrieben habe, in Deutschland, ja, war eine Herausforderung, weil das dabei um so sehr vieles geht. Ich fand es schwer, mich zu begrenzen und da sozusagen eine ordentliche Struktur reinzubringen. Ich habe jetzt versucht, alle wichtigen Aspekte wenigstens anzureißen und habe auch die Moderation gebeten, mir irgendwann zu sagen, wenn das alles zu lang wird. Es wird nämlich um angesprochene Dinge gehen, was sozusagen diesen Erniedrigungsrassismus, wie ich dann sage, dass andere erniedrigt und ausgeschlossen werden, gehen. Es geht aber auch viel abstrakter sozusagen darum, überhaupt eine Differenz zwischen einem kollektiven Wir und einem anderen Kollektiv herzustellen. Und um eine unterhaltsame Einführung zu geben, habe ich auch 2 kurze Filme vorbereitet, die ihr vielleicht einfach mal auf euch wirken lasst. Das sind... Hallo, es geht schon los, dass das nicht das Richtige ist. Es geht hier um YouTube-Clips, wo Leute Rassismus antirassistisch thematisieren. Das erste ist ein Filmchen, was ein bisschen länger geht. Ich habe da jetzt mittendrin eingesetzt. Und die Geschichte ist, da ist ein Niederbayer, der irgendwo in Oberbayern auf der Autobahn fährt und angehalten wird und ich muss doch meine beiden Hände benutzen. So, um jetzt die richtige Stelle einzustellen. Also da fährt ein Niederbayer auf der Autobahn in Oberbayern, wird von der Polizei angehalten, da ungefähr setzt das jetzt an. Vielleicht gibt es keine Rückkopplung dann jetzt. Ne? Gibt vor allem keinen Ton. Gibt vor allem keinen Ton, aber liegt nicht an mir. Eben ging es doch, oder? Eben ging es, ja. Ich habe nichts gemacht. Okay. Okay. Ich auch nicht. Spur. Der Beifahrer sprang gleich auf mit Taschenlampe und Pistole im Anschlag. Klar, seit vorgestern war Fasching. Und schon stehen 2 gut gebaute Herren neben mir. Führerschein, Kfz-Papiere. Ich gebe ihnen beides, beginnen die 2 zu duschen. Kein Bücher, das ist so. Den Bücher hast du schon mal so einen komischen Namen gelesen. Hey, weißt du, was ich dir sage? Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das ein Fremder. Ja, was meinst du, wo die herkommt, hä? Was? Fragen? Sie, wo kommen Sie her? Von der Jutta. Nein, ich meine, wo fahren Sie hin? Ja, heim. Ja, Sie, ich sag jetzt noch nichts raus aus dem Führerschein. Was haben Sie bei uns da eigentlich für einen Status? Was? Status? Heimfahrer. Nein, Mann, der Führerschein, der bringt uns jetzt doch wirklich nicht weiter. Können Sie sich ausweisen? Ausweisen, der ist nur der Beckstein, der braucht einen guten Grund. Ja, was meint der? Ich glaube, der versteht uns nicht. Ich glaube, der hat Probleme mit der deutschen Sprache. Ja, jetzt machen wir es mal ganz einfach, ja. Dürfen Sie hierbleiben? Na? Gut so. Warum nicht? Es ist Anspur. Der Mieter versteht eh kein Scherz Deutsch nicht. Was machen wir jetzt mit dem so kurz vor Dienstschluss, hä? Drücken wir nochmal einen zu. Na, so ist es, was wir gemacht haben. Doch, lassen wir noch mal Gnade vor Rechte gehen, ja. Schauen Sie, dass Sie heimkommen und lernen Sie mal vernünftiges Deutsch. Damit wir uns beim nächsten Mal gegenseitig an die Klinken nehmen. Haben Sie mich? Was lernen wir daraus? Als Niederbayer bist du Ausländer fast überall. Jetzt kommt ein anderer Spot, den zeige ich von Anfang an. Da gibt es nicht so einen langen Vorlauf. Hier verzerrt sich irgendwann das Bild gegen den Ton. Das ist vielleicht gut, wenn man das vorher weiß. Das stimmt irgendwann nicht mehr miteinander überein, weil die da so ein paar Bilder zwischengeschaltet haben. Am nächsten Tag sollten zum ersten Mal bei uns der Sendung und deshalb auch angemessen. Er kommt aus Berlin und ich freue mich natürlich, wie immer, ihn auch brandneue Talente zu präsentieren. Hier ist für Sie Daniel Reinhardt. Ich spüre das so ein bisschen, wenn ich hier so auf die Bühne komme, sofort die Frage kommt. So Fragen wie, wo kommst du her? Was machst du sonst? Hast du was zu rauchen? Selber, ich komme nicht aus Indien, ich komme aus Äthiopien. Ich komme aus Äthiopien, meine Eltern nicht. Beide nicht. Wie kann das sein? Ich kann es verraten, ich bin adoptiert. Ich war da am Tier gefragt, der eine oder andere Mensch, die sind nach Äthiopien, seine Eltern hingekommen. Kann ich sagen, wir haben dort als Entwicklungshelfer gearbeitet. Meine Mutter hat damals gesagt, Äthiopien, das passt, ich wollte sie so gerade abnehmen. War auch so in Ordnung, wir waren zu Hause, fünf Kinder, ich war der Jüngste. Ich meine, für mich war natürlich der Weg dadurch klar, irgendwann muss ich auf die Bühne, ich war ein paar Kleinen gewöhnt. Bei uns in der Schule zum Beispiel in der Theater AG haben wir ein Stück aufgeführt, mal kurz vor Weihnachten, das Weihnachtsstück. Ich hatte immer die gleiche Rolle. Einen der drei heiligen Könige, den mit der Myrre, ich hatte fast ein Abo auf die Rolle, wurde auch an andere Schulen ausgeliehen. Und mein ganzes Leben habe ich gesagt, Mensch, da will ich immer eine andere Rolle spielen. Und irgendwann kam dann der Tag. Ich kann mich genau erinnern, wir haben das Stück Max und Moritz aufgeführt. Und ihr kennt sicherlich alle die Szene, wo Max und Moritz den Lehrer Lempel so Spaß oder die Zeit. Ich weiß noch genau, damals mein Darsteller, Spiellehrer, du spielst Max, du spielst Moritz. Und Daniel, du spielst den Lehrer Lempel. Wow, da hatte eine tolle Klasse. Und er so, nach der Explosion. Das war also der Moment, wo ich dachte, ach, ich wechsle lieber in den Musikkurs, hab gewechselt, kam mein Musiklehrer auf mich zu und meinte, Daniel, spiel das Instrument, was zu dir passt. Ich brachte mir die Bongo. Ich dann warten auf den Kindergeburtstag, wenn ich heute 14 Jahre Kindergeburtstag, ja, da denke ich an Smarties, Coca-Cola und auf jedem Kindergeburtstag kam irgendwann dieser Tag, diese eine Sache. Reich mir doch mal die Negerküsse. Und sofort eines der Elternteile, hey, Negerküsse, Negerküsse, Negerküsse, man sagt doch nicht mehr Negerküsse, hey, Negerküsse, sagt man doch nicht, man sagt doch nicht Negerküsse, Negerküsse, sagt man nicht, man sagt doch nicht Negerküsse, die Dinger heißen Mohrenköpfe. Ding in der Hand da stand, dachte, Burkopf, und wo bitte schön sind hier die Haare? Meine Lehrerin sagte damals, richtig müsste das Ding heißen, afrodeutsche Schaumwaffe. Also da finde ich, da hat man heute leicht, heute heißen Dinger Dickmanns und die gibt es ganz korrekt auch in Weiß. Danke. Die beiden Filme sollten also zwei verschiedene Arten und Weisen darstellen, wie Rassismus sich artikuliert. Das eine als ganz bestimmte Zuschreibung, die Menschen immer wieder erfahren, ihr Leben lang, die so aufwachsen als Kind. Das hat er ganz gut dargestellt, dass man durch bestimmte Zuschreibungen immer verbesondert wird. Und das andere, das erste, eine sehr viel abstraktere Art der Differenzierung, wo man einfach nicht deutsch ist. Ein Fremder, jemand, der disponibel ist, ausgewiesen werden kann. Und die beiden Aspekte, um die wird es jetzt auch immer wieder weitergehen. Ich komme jetzt etwas genauer dazu, was so einen deutschen Rassismus, ich habe ihn hier mal Professorenrassismus ausmacht. Und zwar gab es 1981 und in den folgenden Jahren eine Veröffentlichung, die nannte sich sogenanntes Heidelberger Manifest. Da haben sich verschiedene deutsche Professorinnen, ich glaube, es waren auch alles nur Männer, zusammengetan angesichts der Überfremdung in Deutschland und haben Dinge formuliert, die sozusagen zum Schutze des deutschen Volkes dienen sollten. Sie definieren: Der Begriff Volk lässt sich heute naturwissenschaftlich definieren. Völker sind kybernetisch und biologisch lebende Systeme höherer Ordnung mit voneinander verschiedenen Systemeigenschaften, die genetisch weitergegeben werden. Dabei sind auch die nicht körperlichen Eigenschaften eingeschlossen, die genauso vererbt werden wie die körperlichen. Die Milieutheorie, das heißt Sozialisationstheorien und ähnliches, ist wissenschaftlich falsch. Unser Problem sind nicht die Gastarbeiter schlechthin, sondern ihr asiatischer Anteil. Wenn man das Spezialproblem Süditalien ausklammert, so kann man feststellen, dass die aus dem europäischen Raum zu uns kommenden Gastarbeiterfamilien nach ihrer Fertilität, ihrem kulturellen, soziologischen und religiösen Kontext Aussicht auf Akkulturation bieten. Auf die Asiaten trifft das nicht zu. Asiaten ist ja ein Codewort für Türken. Also Kleinasien, Türkei, das sind sozusagen ja alte Grenzziehungen. Jedes Volk, auch das deutsche Volk, hat ein Naturrecht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart in seinem Wohngebiet. Die Achtung vor anderen Völkern gebietet ihre Erhaltung, nicht aber ihre Einschmelzung, Germanisierung. Wer aus diesem Begriff folgert, dass es auch nicht erhaltenswerte Völker gäbe, interpretiert gegen die Regeln wissenschaftlicher Hermeneutik. Am Ende wehren sich diese Professoren gegen Kritik, die es an ihrem Heidelberger Manifest gab. Natürlich eine Kritik, das ist ja, hatten wir alles schon mal, wo sie sagen, nee, das ist was ganz anderes, das ist kein Nazirassismus, es geht nicht darum, andere zu vernichten, sondern die Völker sollen ja alle bestehen bleiben, aber alle an ihrem Platz. Und die Vermischung ist zu verhindern. Und das ist auch sehr geschickt, dass sie, was sie hier dann Einschmelzung nennen, dass sie das Germanisierung nennen. Das ist ja das, was die Nazis gemacht haben, der Versuch, bestimmte Völker sozusagen zu germanisieren. Und da wehren die sich. Und dann sagen sie im Grunde, wenn man sozusagen, was man heute Integration nennen würde, wenn man die Menschen, die woanders herkommen, hier ganz normal eingliedern würde, würde man ihnen ja ihre Identität und Kultur wegnehmen. Das wäre ja eine Germanisierung. Ja, also in diesem 81er-Manifest steckt im Grunde schon quasi alles drin, was Rassismus ausmacht, auch die verschiedenen Varianten, das Biologische, das Kulturelle und einfach die Setzung von Differenz. Und man sieht daran auch schon, es ist schwer, oder ich kann es auch nicht, ich werde es auch nicht machen, Nationen, Nationalismus und Rassismus klar voneinander abzugrenzen. Das kann man gar nicht, ja, sondern das geht alles quasi ineinander über. Nationen sind ja auch in einem langen Prozess entstanden, in einem Prozess, in dem auch die Kolonisierung stattfand und auch der sogenannte Kolonialrassismus sich etablierte. Ich werde heute in dem Sinne keine eigentliche Definition dessen geben, was Rassismus ist. Das ist auch sehr schwer. Antirassistinnen sagen auch, was Rassismus ist, definiert sich darüber, wogegen wir Widerstand leisten. Und aus dieser Sichtweise, das so gegen ja, das, was einen stört, das, was einen nervt, das, was einen zerstören kann, das ist der Rassismus. Daraus ergibt sich sozusagen das, was ich im Wesentlichen heute auch referieren werde. In einer Näherung kann man natürlich doch festlegen, um Rassismus auch abzugrenzen von anderen Ungleichheits-, nicht nur Ideologien, sondern realen gesellschaftlichen Strukturen. Rassismus ist dasjenige Strukturierungsmoment gesellschaftlicher Ungleichheit, dass Menschen durch Zuordnung zu einer Nation, einer in Anführungszeichen Rasse oder einer in Anführungszeichen Kultur, auf Grundlage von körperlichen oder quasi körperlichen Merkmalen als eine Reproduktionsgemeinschaft versteht und als ungleich setzt und dadurch eine, minderwertig vor allem natürlich, und dadurch eine fundamentale Wir-Sie-Trennung erzeugt. Rassismus ist immer mit Class, mit sozialer Stratifikation verbunden, in der Regel als Unter-, also als, nennt man das, Ungleichsetzung auf niederer Stufe. Es vermittelt sich immer über Geschlecht, das heißt, die Bilder von Mann und Frau und vor allem im Bereich Sexualität sind da zentral, um Differenzen herzustellen. Dazu kommen wir dann auch alles noch. Die Funktion von Rassismus ist die Ungleichbehandlung, die Herrschaft, die Hegemonie, die Dominanz, je nach Kontext, den Ausschluss, die Unterordnung der rassifizierten Gruppen zu legitimieren, angesichts dessen, dass man in einer Gesellschaft lebt, nach der französischen Revolution, amerikanischen Revolution vor allem, die auf dem Gleichheits- und Freiheitsprinzip beruht, geht es darum, die tatsächliche Ungleichheit, die tatsächliche Unterwerfung der anderen zu legitimieren. Es geht halt darum, dass die anderen, die Eingeborenen sozusagen, wie das dann genannt wird, die Gastarbeiter oder wer auch immer, entweder noch nicht reif ist für Freiheit und Gleichheit, im Sinne einer Modernisierungstheorie, die können ja schon noch irgendwann hinkommen, wenn wir sie dazu erziehen, oder sie sind gar nicht befähigt dazu, aufgrund ihrer anderen Kultur. Das ist der Differenzrassismus, komme ich auch noch genauer zu. Das heißt, das ist auch eine Unterschiedlichkeit, eine Veränderung im Rassismus. Oder man sagt heute, sie sind einfach auf ihre Art frei und gleich. Ja, das gehört halt zu ihrer Kultur, bestimmte Dinge, die wir nicht richtig finden zu tun. Das ist halt ihre andere Art, wie sie für sich halt ungleich, also emanzipiert oder irgendwas sind. Eine andere Funktion ist natürlich die Konstruktion und Absicherung der eigenen Identität. Darauf gehe ich dann natürlich auch genauer ein. Das kommt hier ja auch sehr gut zum Ausdruck. Das Selbst definiert sich immer durch Abgrenzung von irgendwelchen anderen. Und es geht um eine Art Selbstdisziplinierung, indem man seinem Ressentiment Ausdruck verleihen kann. Also da steckt der Gedanke drin, kommen wir auch noch zu, dass das Subjekt in der Gesellschaft natürlich viel an Unterwerfung erfährt, an Ausbeutung, an Repression. Das aber ja sozusagen nicht artikulieren kann und es dadurch kann, dass es das als Ressentiment gegenüber anderen ableitet. Also wenn sozusagen der Türke einen dicken Mercedes fährt, das geht gar nicht. Das Mittel der Rassifizierung ist in der Regel eine Naturalisierung bzw. meistens eine Biologisierung, aber es gibt da auch andere Punkte als nur Biologie, um das Körperliche sozusagen festzumachen. Dadurch erfolgt dann eine Essentialisierung, das heißt, die verschiedenen Eigenschaften, um die es dann geht, die werden quasi als Wesen der Personen oder dieser bestimmten Gruppe dann ausgemacht. Und auch eine Ontologisierung der Differenz, das heißt, dieses Wesen bestimmt dann das ganze Sein, das ist dann eine seinsmäßige Kategorie, man ist halt ein Südländer oder ein Deutscher oder was auch immer. Und es geht dabei um Differenzen, die nicht einfach irgendwie Differenzen sind, die es ja natürlich gibt, sondern diese Differenzen werden zu dem Unterscheidungskriterium erhoben. Stuart Hall hat diese Sache mit der Naturalisierung einmal so in Worte gefasst: Rassismen enthistorisieren, indem sie historisch spezifische Strukturen in die zeitlose Sprache der Natur übersetzen. Das ist das, was ich mit Wesenhaftigkeit oder Seinsform meine. Wobei man mittlerweile ja die Kultur genauso verwendet letztendlich wie die Natur. Es geht sozusagen um sowas Zeitloses, etwas, was einfach immer und wesenhaft die Menschen bestimmt. Die Darstellung von den rassifizierten anderen erfolgt ganz häufig über das sinnlich Erfahrbare, das dann extrem gesteigert wird. Das heißt, es folgt in der Regel mit Verweis auf den Körper und damit eben halt so die Vorstellung auf Natur. Das heißt, die verschiedenen Völker oder Rassen oder um was es jeweils geht, stellt man sich so vor wie verschiedene Tiere im Zoo, die alle so ihre Eigenart haben und die man schön sozusagen darstellen kann in ihrer Differenz. Und das kann sozusagen auch indirekt über kulturelle Reformen dann erfolgen. Das Kopftuch ist da das beliebteste Medium. Oder zum Beispiel ein wichtiges orientalistisches Bild ist das Bild des Bazars. Also wenn man irgendwo einen Film macht, der irgendwas mit Orient, mit Türken zu tun hat, dann kommt da irgendwo immer, fast quasi immer ein Bazar drin vor und man, obwohl man es nur sieht, man riecht fast schon die verschiedenen Gewürze, die man da sieht. Es ist alles voll Farben, Körpergewimmel, ein Stimmengewirr. Es wird immer so was Sinnliches, was Körperliches erzeugt. Ja? Also Rassismus hat immer ganz viel mit Körper zu tun. Und zum Beispiel in der Zeit, als man vor allem gegen die Türken in Berlin-Kreuzberg gehetzt hat, dann kam kein Filmchen ohne den Verweis auf den Türkenmarkt und die Anrufung dieses alten orientalischen Klischees vom Bazar aus. Die Ungleichheit, um die es geht, die ich heute meine, da geht es vor allem, mir zumindest vor allem, um die Ungleichheit in Bezug auf politische Rechte und auf politische Pflichten natürlich. Zum Beispiel Militär ist daher so ein wichtiger Punkt. Und um die Möglichkeit bzw. den Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist sozusagen auf wirtschaftlicher und auf politischer Ebene die Ungleichheit, die hergestellt wird. Das heißt, der Rassifizierte ist im Grunde kein wirtschaftliches, kein politisches Subjekt. Ich weiß nicht, was mit dem, was kein Bourgeois, kein Citoyen. Das heißt, der Kontext von Rassismus, wie ich ihn hier darstelle, ist der Kapitalismus, die Entwicklung des bürgerlichen Individuums, entweder im Nationalstaat, beziehungsweise im Nationalstaat, in der Zeit, in der sich auch der Kolonialismus ausbreitete. Bestimmte andere Formen, ähnliche Formen von Rassismus gab es natürlich auch vorher. Vieles greift auf so antike Theorien sogar zurück, dass Menschen je nach Region irgendwie anders sind. Ja, ich versuche es mal ohne. Na, ich habe das eben gerade dargestellt mit der besonderen Bedeutung von Natur. Was man jetzt nicht verstehen oder denken darf, ist, dass es eine Zeit lang diesen biologischen Rassismus gab und dann kam der Kulturrassismus. Das ist einerseits richtig, ich gehe dann nachher auch drauf ein. Aber natürlich ging es letztendlich... Soll ich versuchen? Immer schon um Kultur. Denn die Differenz im Körper sollte ja immer nur die kulturelle Differenz, den anderen Geist eines Volkes sozusagen irgendwie begründen oder sozusagen sichtbar machen. Zum Beispiel Herder, einer der deutschen Nationalisten, die im 18. Jahrhundert so das Deutschtum beschrieben und sich Gedanken machten über Völker und ihre Nation und ihre Staatswerdung, hat immer schon die Sprache und die Lebensweisen und die Werke der Vernunft beschrieben als das, was ein Volk ausmacht. Er hat von dem Volksgeist gesprochen. Was will der denn jetzt? und hat von an dem genetischen Geist und Charakter eines Volkes gesprochen. Genetisch in dem Sinne erzeugend. Also der Geist erzeugt das Volk. Also es ist schon was ganz Altes, dass es letztendlich natürlich um Kultur und Geist geht, was die Ungleichheit ausmacht und was die einen dazu befähigt, zu herrschen über die anderen. So, jetzt muss ich aber doch mal hier meine Verunsicherung angesichts dessen. Der Fuß, ich weiß nicht, was das soll. Die Maus ist verschwunden. Ne? Ach Gott. Ja. Ich will noch Bilder zeigen, deswegen ist das blöd, wenn das hier jetzt nicht weggeht. Ah ja, aber, danke. Super. Okay. Ja. Zum Begriff des Rassismus. Rassismus ist ein Begriff, der entstand so ungefähr in den 1920er Jahren. Und zwar, als die ganzen Theorie aufkam, die eben halt das Soziale anfing durch Rasse zu erklären. Und das nannte man halt Rassismus, so wie man heute irgendwas Kulturalismus oder so nennt. Wenn man sagt, da wird was mit Kultur erklärt, was in Wirklichkeit was politisch ist, dann nennt man das Kulturalismus. Und so war sozusagen Rassismus ein abwertender Begriff zum Teil auch für diese Rassetheorien und Naturtheorien. Und für viele auch ein Grund, diesen Begriff Rassismus nicht zu gebrauchen. Heute, oder eigentlich seit immer schon in Deutschland nach 1945, gibt es keinen Rassismus. Denn Rassismus wird als der nationalsozialistische Vernichtungsantisemitismus definiert, als eine biologische Bestimmung von Ungleichwertigkeit, so ähnlich wie eben dargestellt, oder Apartheid und die Sklaverei, das ist Rassismus. Vielleicht noch die, wie Israel die Palästinenser behandelt. Aber alles andere ist kein, also das gibt es in Deutschland nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch, Sarrazin, der musste im Grunde erst dann gehen, als er angefangen hat, über Gene und Juden zu reden. Davor konnte er sozusagen alles sagen über alle anderen, das war egal. Aber das wird dann als rassistisch erkannt, wenn jemand anfängt, über Gene zu sprechen. Was höchstens anerkannt wird, du hast es auch vorhin gesagt in der Einladung, das ist die physische Gewalt gegen Menschen. Das sind auch extrem rechte Einstellungen, Organisationen natürlich. Und sowas, was man dann so harte Diskriminierung und Benachteiligung nennt. Wobei es das in Deutschland eigentlich auch nicht gibt. In Deutschland gibt es auch keine Diskriminierung. Deswegen heißt in Deutschland das Antidiskriminierungsgesetz allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. So, ne? Diskriminierung würde man dann ja zuerkennen, wenn man so ein Gesetz nicht gibt. Und eben halt allgemeine Abwertung auf sprachlicher und auf bildhafter Ebene, so wie das der Daniel Reinsberg, der zweite Kabarettist, eben dargestellt hat. Sowas, das ist dann rassistisch, wenn man Negerküsse sagt. Und dann sucht man nach einem ganz korrekten Begriff, eben afrodeutsche Schaumwaffeln oder so, um sozusagen das da was Richtige zu setzen, wobei man dann natürlich davon ausgeht, es gibt da sozusagen eine Differenz. Es gibt da was, was man essentiell und substanziell festmachen kann. Das hat er ganz gut karikiert, fand ich. Das heißt, Rassismus und auch Antirassismus wird dann im Grunde zu einem Problem des Individuums gemacht, zu einem Problem der Moral und der Aufgeklärtheit des Individuums. Und dadurch kommt es dann zu solchen überschießenden Umwertungen und Handlungen, wie diese afrodeutschen Schaumkugeln, weil sozusagen alle sich dann bemühen, persönlich, selbst, moralisch in seinem Handeln bloß nicht rassistisch zu sein und man hat sozusagen nichts anderes, als dass man richtig spricht und die Bilder richtig verwendet. Ersatzbegriffe dafür sind der Rechtsextremismus natürlich. Da, das wird als Rassismus dann, wenn die Leute dann gewalttätig werden, zumindest als Rassismus erkannt. Und dann gibt es das, was Mark Terkesidis als die hiesigen Sonderkonstruktionen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit benannt hat, um nicht Rassismus zu sagen. Ausländerfeindlichkeit, ich glaube, das ist ganz einfach, der Begriff trägt nicht so weit, denn die Leute, um die es geht, sind ja meistens überhaupt gar keine Ausländer. Und das hat der Django Asyl ja ganz gut vorgeführt. Und es geht ja immer um ganz bestimmte Ausländer, die man dann nicht mag. Die Leute aus bestimmten Ländern werden angegriffen, werden disqualifiziert, andere nicht. Also man glaubt es aus heutiger Sicht vielleicht nicht, aber über viele Jahre und Jahrzehnte ist das wirklich ein Akt gewesen, auf wissenschaftlicher und auf öffentlicher Ebene diesen Begriff Ausländerfeindlichkeit mal aus den Köpfen zu kriegen. Fremdenfeindlichkeit ist ja, auch so ein Begriff, der ganz ähnliche Problematiken hat. Da geht es auch wieder um ganz bestimmte Fremde und nicht alle möglichen Fremden, die man in Deutschland nicht haben will. Und letztendlich sind diese Fremden einem auch gar nicht fremd im Sinne von unbekannt, sondern eigentlich weiß man sehr genau, wie sie sind und weiß sehr genau über sie Bescheid. Sie sind einem gerade sehr gut bekannt und deshalb will man sie entweder nicht haben oder in der positiven Variante des Kulturrassismus, man will sie vielleicht gerade deshalb haben, damit sie Deutschland bereichern. Also fremd im Sinne von unbekannt, darum geht es dann nicht. Aber das ist sozusagen die Fundierung, die dieser Begriff auch hatte in der Psychologie, wo es darum geht, zu sagen, dass man in dem anderen das Fremde sieht, das, was eigentlich das eigene ist, was einem Angst macht. Und in dem anderen sieht man es dann. Diese Theorien können dann aber auch nie erklären, warum man die Angst kriegt, wenn man dann so eine Person sieht und nicht die andere. Also sozusagen Differenz, die wird so als vorgängig und als irgendwie substanziell und auch real und positiv anwesend gedacht. Und wird sozusagen nicht erklärt, wie es dann dazu kommt, über Jahrzehnte und Jahrhunderte, dass es sozusagen aber doch immer die gleichen sind, die fremd sind und dass man immer das Gleiche gegen sie vorzubringen hat. Es wird auch es wird im Grunde vom Individuum dann auch auf die Gesellschaft abgeleitet. Und das Ganze ist ja geschichtslos. Also im Grunde macht jeder Mensch immer wieder neu jeden Tag die Erfahrung, dass einem jemand aus Korea total fremd ist und jemand anders dann halt nicht. Ein anderer ähnlicher Begriff, der damit zusammenhängt, ist der Begriff des Vorurteils, wo man dann sagt, man hat Vorurteile. Aber das ist dann ja ganz ähnlich. Diese Vorurteile, die bestehen komischerweise immer die gleichen über Jahrhunderte und Jahrzehnte und werden dann auch nie revidiert. Soziales Vorurteil ist sozusagen ein Begriff, der ein Versuch ist, das ein bisschen aufzufangen, da was Gesellschaftliches mit reinzubringen. Da hatten zum Beispiel auch Horkheimer, Adorno, haben selber diese Vorurteilsforschung auch gemacht, die eine ganz wichtige Grundlage ist für alles, was hier mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bezeichnet wird. Und die haben auch an diesem Begriff die Kritik geäußert, dass da ja sozusagen das Gesellschaftliche eigentlich noch nicht mit beinhaltet ist. Die Argumentation bei so einer Fremdenfeindlichkeit, die verläuft immer dann auch sehr gruppensoziologisch in dem Sinne von, man kann dann letztendlich nicht mehr unterscheiden, die nationale Identität von der Identität des einen Fußballvereins gegen den anderen oder von der einen linken Gruppe gegen die andere linke Gruppe. Es geht immer darum, dass ein Wir sich schafft und gegen die anderen abgrenzt und abwertet. Und letztlich ist das dann sozusagen völlig egal, ob es um irgendwelche Vereine geht oder um Nationen. Das heißt, da steckt, wie gesagt, alles Gesellschaftliche ist da sozusagen und alles Historische ist da. Und das Herrschaft und Dominanz und sowas ist sozusagen eliminiert aus solchen Begrifflichkeiten. Ja. Fremdenfeindlichkeit, ich habe hier mal so ein Zitat, als man angefangen hat in den 90er Jahren in Deutschland überhaupt das zu thematisieren, dass es das ja auch gibt, was man da nicht Rassismus genannt hat. Und die Erklärung ist dann, wie ich das eben im Grunde schon so ein bisschen dargestellt habe, das Auftauchen einer fremden Kultur, anderer Lebensweisen, auch äußerlich unangepasster Menschen, stellt eine Bedrohung für das mühsam hergestellte Gleichgewicht von Widerstand und Unterwerfung dar. Dass es möglich ist, andere Lebensformen zu praktizieren, lässt an den eigenen Normalisierungsanstrengungen zweifeln. Daraus entsteht eine Ambivalenz gegenüber den Fremden. Einerseits zeigen sie die Möglichkeit eines anderen Lebens, Erfahrungen, die man sich versagt hat. Andererseits stellen sie gerade diese Versagung in Frage und damit die Selbstverständlichkeit und Stabilität der eigenen Lebensweise. Eine Form, mit dieser Herausforderung fertig zu werden, ist ihre Zurückweisung, die Ablehnung der Fremden, ihre Verurteilung im Namen einer höheren Ordnung, der man sich auf diese Weise noch einmal unterwirft. Also das ist schon eine sehr viel anspruchsvollere Theorie sozusagen dessen, was Fremdenfeindlichkeit ausmacht, die auch sehr viel Übereinstimmung hat mit dann sich entwickelnden Rassismusbegrifflichkeiten. Was hier aber noch ist, hier gibt es noch eine Klarheit darüber, wer das selbst und wer der Fremde ist. Also das, was sozusagen der Django Asyl da ganz gut karikiert hat, dass man am Namen an irgendwas dann plötzlich jemanden zu einem anderen macht. Aber darauf gehe ich dann auch nochmal genauer ein. Ja, bei diesen Begriffen über die Feindlichkeit, wollte man vielleicht die deutschen Feindlichkeit thematisieren. In Deutschland, das gibt es natürlich in Deutschland, deutschen Feindlichkeit. Dieser Begriff ist dann in Analogie natürlich zu Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit gebildet, weil man dann doch nicht sagen mag, dass es Rassismus gegen Deutsche gibt. Natürlich gibt es sowas wie Deutschenfeindlichkeit. Das ist ja hier auch ein sehr spezifischer Begriff. Hier habe ich genau eine Gruppe, wo man sagen könnte, warum es ja auch gute Gründe gibt, in Deutschland gegen Deutsche feindlich zu sein. Was aber darin offen bleibt, sozusagen, ist ein theoretisch... dass natürlich so eine auf diskursiver Ebene, auf der Ebene von Bildern, von Ausdrücken und so weiter, parallelisierbare Differenzierung, die gibt es natürlich auf dieser einen Ebene. Es gibt natürlich Schulklassen, da werden dann die Deutschen gemobbt und so weiter. Aber das Ganze findet ja in einem gesellschaftlichen Rahmen statt, wo es dann vielleicht so ist, dass an dieser Schule oder worum es da geht, bestimmte Jugendliche in der Minderheit sind. Aber da bildet sich dann ja nicht das gesamtgesellschaftliche Verhältnis ab. Und das wird dann in solchen Thematisierungen dann natürlich weggelassen. Ich komme jetzt dazu, ich habe ja erstmal dargestellt, dass man in Deutschland sagt, es gibt ja überhaupt keinen Rassismus, wann man angefangen hat, doch Rassismus auch zu thematisieren in Deutschland. Und da beziehe ich mich vor allem auf Leute nicht deutscher Herkunft, die das auch als erstes und im Wesentlichen gemacht haben. Was es immer schon gab in Deutschland, ist, dass die Menschen, die hier als Arbeitsmigranten, Migrantinnen oder aus anderen Gründen gekommen sind, dass sie sich an sozialen Kämpfen, an Arbeitskämpfen, zum Beispiel auch an den Häuserkämpfen in Frankfurt und so weiter beteiligt haben und dabei zum Teil auch ihre besondere Situation und ihren Rassismus gegen sich auch angesprochen haben. Ein sehr interessanter Fall, was man wenig weiß, ist, dass zum Beispiel koreanische Krankenschwestern, die von 1966 bis 1967 in die Bundesrepublik gekommen sind, 1977 ihr Bleiberecht hier erkämpft haben durch eine Unterschriftenaktion. Das ist mal so ein Beispiel für einen Kampf von Migrantisierten gegen sozusagen alle, ja, gegen die Bevölkerung hier, die sie nicht weiter wahrgenommen hat und die den Wunsch hatte, sie halt auch wieder loszuwerden. Ja, diese Zeit ist eine wichtige Zeit, die 70er Jahre, komme ich auch nochmal zu, aber sozusagen ab, es gab ja 73 diesen Anwerbestopp, nämlich aufgrund von Wirtschaftskrisen, dass man dann gesagt hat, das geht nicht mehr, dass man jetzt hier Arbeitskräfte importiert sozusagen. Und spätestens da änderte sich auch ein öffentliches Sprechen über diese Arbeitsmigration. Und vorher wurde das durchaus, vor allem in der Presse, durchaus positiv bewertet. Es wurde ja immer begründet, warum wir in Deutschland die Arbeitskräfte brauchen. Und ab dann gab es so einen Stimmungsumschwung ganz massiv und es setzte eine starke Hetze gegen die Arbeitsmigrantinnen und vor allem dann auch gegen das, was man dann schon anfing, Asylantenschwemme zu nennen, ein. Aber antirassistische Thematisierung fanden damals in den 70ern auch statt, im Bereich, vor allem in Literatur, zu den Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen, Rechte, wo eben halt die Ungleichheit zwischen den Deutschen und den sogenannten Gastarbeitern angesprochen wurde, wo thematisiert wurde, dass die Arbeitsmigranten hier in Deutschland sozusagen Bürger zweiter Klasse sind. Das ist so ein Begriff, der damals geprägt wurde von Haris Katsoulis. Es wurde von Yüksel Pasatkaya Deutschland als diskriminierende Gesellschaft charakterisiert. Also es waren alles Begrifflichkeiten, das hätte es damals unter, wie soll ich sagen, Mehrheitsdominanzdeutschen nicht gegeben, dass das thematisiert worden wäre. Es wurde die Sonderbehandlung der Kinder von Gastarbeitern sozusagen angesprochen, die man zum Teil in Sonderklassen hatte, in Fördermaßnahmen, alles Mögliche. Und es wurde damals gefordert, dass man die Ausländergesetzgebung in ein Einwanderungsgesetz überführt. Denn ihr müsst euch vorstellen, im Grunde ab 1955 in etwa, seit dem ersten Anwerbevertrag für GastarbeiterInnen, gab es im Grunde immer Sondergesetze. Es gab einerseits das Fremden- oder wie hieß das, Ausländergesetz, was sogar noch von 1938 war, was in Deutschland bestand. Und dann gab es alle möglichen Sondergesetze, um eben halt die Situation, das Leben von den Ausländern zu regeln. Ja, es gab damals auch sehr marxistische oder linke Publikationen zum Bereich Arbeit, weil hier nennt sich das sogar mal politische Ökonomie der Gastarbeiterfrage. Und ich habe jetzt mal diesen Satz rausgesucht, weil ich den sehr schön fand, weil hier schon dieser Begriff der Integration kritisiert wird. Hier schreibt Marios Nikolinakos: Es ist falsch, von einer anzustrebenden Integration bzw. Eingliederung der Gastarbeiter zu sprechen, zumal die Gastarbeiter schon wirtschaftlich und sozial objektiv in die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft integriert sind, nämlich als Hilfsarbeiter und als eine soziale Schicht, die die Funktion des Proletariats und Subproletariats des 19. Jahrhunderts erfüllen muss. Ja, also es ist natürlich im 20. Jahrhundert nicht ganz so wie im 19., aber hier wird im Grunde erstmals thematisiert, wie sozusagen eine rassifizierte, ethnisierte Unterschicht in Deutschland geschaffen worden ist, was man Unterschichtung der Gesellschaft genannt hat und der Zusammenhang zwischen sozusagen Migration oder Volk und Ethnie und Rasse und bla und Klasse wird thematisiert. Vielleicht erinnert ihr euch, da kennt das aus der Soziologie, es gab ja in Deutschland immer dieses Modell von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Ja? Nach dem Krieg war Deutschland nivellierte Mittelstandsgesellschaft und die Unterschichtung durch die ethnisierte Arbeitskraft wurde wenig thematisiert. Ab den 80er Jahren wurde öffentlich zunehmend doch Gewalt gegen Ausländer und vor allem gegen Türken thematisiert. Und zwar als Ausländerfeindlichkeit und so, wie gesagt. Weil einfach in der Zeit es auch immer mehr zunahm, dass es immer mehr Gewalt von sich bildenden rechtsextremistischen Gruppen oder auch von Normaldeutschen, Skinheads und so weiter ausging. Es gab ja auch gerade in Hamburg zwei Morde 1985 an Mehmet K., an Ramazan Avci, die einfach diese Zuspitzung des Rassismus und des Ausschlussrassismus, wie die Professoren das ja in ihrem Manifest angesprochen haben, manifestierten. In dieser Zeit setzte auch eine Selbstorganisierung von Migrantisierten ein gegen Rassismus. Und ich nutze das jetzt einmal, um die Begrifflichkeiten vielleicht kurz anzusprechen. Der Begriff Migrant. Erstmal auffällig ist, es heißt nicht Immigrant. In anderen Ländern spricht man von Immigrants oder von Emigré, also die Leute, die eingewandert sind oder die Einwanderer sind. In Deutschland sind sie Migrant, ja, sie wandern. Und das war einerseits eine sehr bewusste Abkehr von den Begriffen Ausländer, Gastarbeiter, Asylanten und so weiter. Und es war neben Kanake auch eine Selbstbezeichnung von Leuten, die sich halt organisiert haben und sich andere Begriffe als Ausländer und so weiter geben wollten. Das heißt, im Grunde war das eine Zeit lang auch ein im antirassistischen Kampf, in einer antirassistischen Auseinandersetzung entstandene Selbstbezeichnung, an der einige auch heute noch festhalten. Heute sind Menschen aber in der dritten und vierten Generation immer noch Migrant. Da setzt man im Grunde diese Zuschreibung über Genealogie, über Abstammung fort. Und man ist immer noch kein Deutscher mit Migrationshintergrund. Man kann immer die Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte oder Zuwanderungsgeschichte oder wie das dann immer genannt wird, unterscheiden. Diese Begrifflichkeit mit Migrationshintergrund wurde in Deutschland oder hat sich in Deutschland verbreitet, im Grunde als man vor allem dann nach dem Mauerfall die Spätaussiedler nach Deutschland hat kommen lassen. Weil das war dann schwierig, diese Leute immer noch als Ausländer zu bezeichnen. Die durften ja gerade kommen, weil sie Deutsche waren. Dann konnte man sie nicht Ausländer nennen. Und darüber hat sich dieser Begriff mit Migrationshintergrund im Grunde sozusagen deswegen auch etabliert. Das Adjektiv migrantisch bedeutet heute im Grunde eigentlich nichts anderes als nicht deutsch, meiner Ansicht nach. Kann man ja vielleicht nachher diskutieren. Also ich finde das einen ganz komischen Begriff. Aber der wird zum Teil doch noch viel gebraucht. Gibt vielleicht auch keinen besseren. Der Begriff Kanake, der hat so seine Kolonialgeschichte, nämlich der entstand zur Zeit der Kolonisierung, der deutschen Kolonisierung des Pazifik, wo man eben halt den Begriff der Verkanackerung geprägt hat, nämlich weil man Angst hatte, dass eine kulturelle und geistige Degeneration der Deutschen erfolgen würde, wenn zu viele Leute aus den pazifischen kleinen Kolonien, die Deutschland ja hatte, nach Deutschland kommen würden und eine Rassifizierung, also eine Rassenmischung entstehen würde. In der NS-Zeit spielte der Begriff dann gar keine Rolle und er wurde später dann wieder aufgegriffen für Gastarbeiter und Türken vor allem. Und wurde dann, wie gesagt, angeeignet, war ja nicht sehr erfolgreich in Deutschland, der Begriff der Kanaken oder ja, Migranten. Was eine Gruppe, die extrem wichtig war in Deutschland, die Rassismus thematisiert hat, waren die schwarzen Deutschen oder Afrodeutschen. Da hier waren es vor allem Feministinnen, die angefangen hatten, Rassismus, vor allem Rassismus gegen Schwarze, vor allem den kolonial fundierten Rassismus und das Nachwirken von Kolonialismus in Deutschland zu thematisieren, auch in den 80er Jahren, die angefangen haben, die Geschichte von schwarzen Deutschen zu erforschen. Zum Teil kam es in Frauengruppen dann zu sehr harten Trennungen, als die Schwarzen angefangen haben zu thematisieren, dass sie da keine Gleichheit empfinden in der Gruppe und dass Rassismen produziert und reproduziert werden in den Frauengruppen. Es gab so Sachen, dass sich so einige jüdische Frauen und schwarze Frauen sozusagen zusammengetan haben in Frauengruppen und getrennt haben und Kongresse veranstaltet haben, um den Rassismus von deutschen Frauen, weißen deutschen, nicht jüdischen Frauen zu thematisieren. Was es ganz wenig gab, war der Versuch einer Zusammenarbeit mit Sintisas und Romnias. Es gab eine Zeit lang auch die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in den 80er Jahren in Deutschland. Da gab es zum Teil auch Versuche, auf feministischer Basis vor allem da zusammenzuarbeiten mit Sintisas und Romnia. Aber das ist auch sehr, sehr marginal geblieben. Ja, zu dem Begriff Schwarz. Da hat es mal geklappt, glaube ich, halbwegs schwarz als politischen Begriff zu setzen, in Deutschland aber nicht. In Deutschland wird das immer noch doch mit der Hautfarbe ganz stark und als Essenz, als Substanzielles irgendwie assoziiert. Eine, glaube ich, britische oder US-amerikanische Antirassistin, Kobina Mercer, schreibt: Wenn verschiedene Gruppen asiatischer, afrikanischer oder karibischer Herkunft sich selbst und gegenseitig als schwarz anrufen, evozieren sie eine kollektive Identität, die auf politischen und nicht auf biologischen Ähnlichkeiten basiert. Es werden die naturalisierten Konnotationen des Begriffs schwarz aus den dominanten Codes rassistischer Diskurse herausartikuliert und als Zeichen der Allianz und Solidarität zwischen verstreuten Gruppen und Leuten artikuliert, die die gemeinsame Erfahrung des britischen Rassismus teilen. Also das ist das, was ich glaube, in Deutschland nicht funktioniert hat, wenn man immer guckt, wie schwierig es manchmal noch fällt, den Begriff schwarz auszusprechen, dass man den als politischen Begriff versteht. Und das, was hier mal eben so zusammengefasst ist, das ist das Ergebnis von langen und heftigen Auseinandersetzungen, antirassistischen Kämpfen innerhalb der Rassifizierten in Großbritannien, in den USA. Denn dort gab es natürlich auch diese Hautfarbenabstufung, dass dann sozusagen, was man dann Mischlinge nennt, anders gewertet worden sind, je nach Schattierung der Hautfarbe, als sozusagen die richtig Schwarzen. Da gab es ganz viele Kämpfe drum, auch im Rahmen von Identitätspolitik. Und dass man sich dann auf sowas einigt, zu sagen, wir teilen alle diese Erfahrung von Rassismus und deswegen nennen wir uns schwarz, das ist sozusagen, da ist ein Begriff, ein Ergebnis eines Kampfes, eine Auseinandersetzung. Und ich glaube, das ist das, was hier in Deutschland mit den Begriffen wie Migrant oder Kanake oder so nicht wirklich gefruchtet hat, weil die Bewegung einfach zu klein war vielleicht. Oder kann man ja vielleicht nachher diskutieren. Schwarz, interessanterweise, war auch ja ein Begriff, mit dem die sogenannten Zigeuner oft in Deutschland auch bezeichnet worden sind. Das war die Schwarzen, das gab es so als Zuschreibung. Und wenn man sich manche so bildhafte Darstellungen von Juden anguckt, jüdischen Männern würde ich sagen vor allem, dann sind die auch oft dunkler, die sind schattiert oder so. Ja? Also dieses, dass Schwarz als schlecht und böse kodiert ist, das hat man dann sozusagen auch auf andere Gruppen übertragen. Überhaupt wie in Bildern von Juden, vor allem in den Nazi-Bildern, da werden Juden auch oft, weil man sie als orientalische Rasse dann ja gesehen hat, im Grunde sehr auch wie so ein Orientale, der Klischee-Orientale, oder auch in Richtung Schwarzer dargestellt. Gut, das sind so ein paar Begrifflichkeiten, wie sie so in den 80er Jahren in Deutschland auch so erkämpft worden sind oder wo antirassistische Thematisierungen stattfanden. Insgesamt hat man in den 80er Jahren angesichts der Gewalt dann im linken, liberalen, christlichen Spektrum auch von Leuten, die auch schon aktiv gegen Antisemitismus gewesen waren, angefangen hat, Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit zu thematisieren und ganz viel unter einem Damals-Heute-Bild. Ja, im Grunde wieder die hässlichen Deutschen, wieder die Gewalt gegen andere und Fremde. Es gab Aktivitäten in dem Bereich Bildung und Wissenschaft, Kämpfe sozusagen für ein Asylrecht, für eine doppelte Staatsbürgerschaft. Autonome antirassistische Gruppen bildeten sich, Kongresse wurden veranstaltet. Ein Buch namens Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein von Anita Kalpaka und Rätsel war so ein erster Versuch, so Theoriebildung aus anderen Ländern zu importieren nach Deutschland. Ich komme jetzt zu den 90er Jahren. Da ging das mit der Gewalt halt schlagartig weiter, beziehungsweise bekam ganz neue Dimensionen. Die Brandanschläge und Pogrome, zahlreiche ungezählte Angriffe auf Individuen. Es gab Tote in der Oder, die Außengrenze der EU damals. Oh Gott. Ja, ich sehe, ich muss mich total beeilen. Also in den 90er Jahren kam es also zu einer verstärkten Thematisierung dessen, dass es doch auch Rassismus gibt in Deutschland und man versuchte sich letztendlich, vor allem in der Linken, dann auch an solchen Theorien, wie ich sie dann genannt habe, aus Großbritannien, aus den USA, aus Frankreich zu orientieren, um hier auch eine Thematisierung von Rassismus möglich zu machen. Ja. Die Nullerjahre sozusagen überspringe ich mal, da passierte ja auch nicht so viel. Zurzeit wird Rassismus aus meiner Perspektive hauptsächlich, das ist mein Gefühl, in der Pädagogik eigentlich thematisiert, viel unter Rückgriff auf den Postkolonialismus und die kritische Weißseinsforschung. Ich habe dann den Teil Rassismus in Deutschland historisch, wo ich darauf eingehen wollte, dass Deutschland natürlich immer schon so etwas wie Kolonialismus auch praktiziert hat, auf anderer Ebene, eben halt nicht so ein Überseerassismus, wo man irgendwo losgeht, ganz andere Gebiete erobert und da seine Herrschaft etabliert, aber es gab eigentlich immer schon sowas wie einen deutschen nach Osten gerichteten und nach Südosten gerichteten Kolonialismus, hieß auch früher die sogenannte Ostkolonisation im Mittelalter. Und von da ausgehend die Betrachtung oder die tatsächliche Handhabung sozusagen Südosteuropas und Osteuropas als quasi deutsches Hinterland. Also Hitler hat mal gesagt, unser Indien liegt im Osten. Das greift sozusagen auf ganz tradierte, jahrhundertealte Praktiken, quasi koloniale Praktiken auch zurück. Dann hat Deutschland natürlich auch Kolonien gehabt und da auch eine rassistische Kolonialpolitik betrieben. Hier ist mal so ein Satz aus einer Zeitung: Das Deutsche Reich wird in Zukunft viele farbige Untertanen haben, farbige Deutsche wird es aber niemals geben. Also das war sozusagen Programm und das wurde auch umgesetzt zu der Zeit, als es Kolonien gab, durch ganz strikte Trennung der Rassen, wie es dann hieß, durch nicht direkt gesetzliche Verbote, das hätte man sich nicht getraut, aber durch Verordnungen, Verbote auf unterer Ebene, dass man eigentlich nicht heiraten darf. Es war ganz schwer für Leute aus den Kolonien einzuwandern und Erlaubnisse zu kriegen, ja, auch vielleicht zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Also das war immer nur für ganz wenige Leute in der Kolonialadministration erlaubt. Andere wichtige Marken eines deutschen Kolonialismus sind der Völkermord an den Herero und Nama, die mörderische Aufstandsbekämpfung in Ostafrika und in China, wo sozusagen koloniale Konflikte irgendwann qualitativ umgeschlagen sind in eine Vernichtung des Gegners. Das überspringe ich mal. Ja, zum Nationalsozialismus, was da den Rassismus anbetrifft, sage ich vielleicht mal kurz ein paar Stichworte. Nämlich im Nationalsozialismus ging es dann da ja genau darum, eine Rasse neu zu schaffen. Das war jetzt nicht sowas, dass man gesagt hat, wir sind jetzt schon die Rasse, sondern man wollte sie, Rasse, Volk, dann auch sehr vermischt sozusagen, neu schaffen, indem man halt alles eliminiert, was sich da über die Jahrhunderte schon reingemischt hat. Das war so die Idee, das neue deutsche Volk zu züchten. Im Rahmen dessen wurden zum Beispiel schwarze Kinder, Jugendliche in Deutschland sterilisiert. Und zwar hatte es nach dem Ersten Weltkrieg eine Besatzung im Rheinland gegeben, und unter anderem mit schwarzen Kolonialsoldaten aus Frankreich, Belgien, zum Teil auch den USA. Da sind durch Verbindung mit weißen deutschen Frauen auch Kinderhaus hervorgegangen. Und in der Nazizeit wurden diese Kinder sterilisiert. Das ist zum Beispiel eine weitere Form, wie Deutschland sich auch so weiß geschaffen hat, wie es ist, indem es biologisch eingreift sozusagen. Ja, vielleicht, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr nachher nochmal nachfragen zu anderen Maßnahmen, die Deutschland ergriff, rassistischen Maßnahmen im eigentlichen Sinne. Ich habe hier nochmal ein Zitat, und zwar war es ja so, dass nach den Nürnberger Gesetzen es auch verboten war, dass Deutsche sozusagen, wie es dann hieß, oder Arier oder wie auch immer, Schwarze heiraten. Und zwar wurde das sozusagen noch besonders stark in die Genealogie zurückverfolgt. Hier heißt es einmal, das Negerblut wirkt so stark, dass es häufig noch in der 7. oder 8. Generation äußerlich deutlich in Erscheinung tritt. Bei einem Einschlag von Negerblut ist daher im Einzelfall eine besonders scharfe Prüfung anzustellen. In Zweifelsfällen ist vor der Entscheidung auf dem Dienstwege an mich zu berichten. Also der Reichsminister des Inneren hielt es für so wichtig, über solche Heiratsfälle zu entscheiden, dass er gesagt hat, hier, ich möchte persönlich entscheiden, wenn es Zweifelsfälle darüber gibt, ob da jemand einen Einschlag von Negerblut, wie das hieß, hat. Also das war dann sozusagen ja eine extrem harte, weiß ich nicht, ideologische Politik. Wichtig in dem Kontext Rassismus und Nationalsozialismus ist natürlich dieses Konstrukt des sogenannten slawischen Untermenschen. Und zwar, dass der deutsche Rassismus sich ja einfach immer schon, ich habe das eben schon angedeutet, gegen die Menschen aus Osteuropa wandte. Und da ist ja auch im Krieg sozusagen der sogenannte Vernichtungskrieg, wie es heißt, in Osteuropa, auch umgeschlagen in so eine, eben halt in einen Vernichtungskrieg, wo es nicht mehr darum ging, die Menschen nur zu unterwerfen, in Anführungszeichen, nur zu Arbeitsvölkern zu machen, sondern wo eben halt auch so ein rassisches Element damit reinkam. So, ich habe jetzt den Holocaust und Mord an Roma und Sinti bewusst weggelassen bei meiner Thematisierung von Rassismus im Nationalsozialismus. Ja. So, die Differenz, die die Nazis selbst gemacht haben, drücken sie hier sehr deutlich aus zwischen ihrem Antisemitismus und dem Rassismus. Die Juden sind Parasiten, während wir die Eingeborenen als selbstständige Völker betrachten. Also das ist sehr eindeutig, denke ich, was da die Nazis zugesagt haben. Juden sind es, die den Neger an den Rhein bringen, immer mit dem gleichen Hintergedanken und klarem Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Bastardisierung die ihnen verhasste weiße Rasse zu zerstören. Ja, das ist aus Mein Kampf. Hier wird auch klar sozusagen die Unterschiedlichkeit sichtbar in dem, was sozusagen der minderwertige Schwarze ist. Das ist klar, das muss gar nicht mehr gesagt werden. Und die Juden sind aber diejenigen, die sozusagen eine besondere Macht haben, die ja hinter dem Versailler Vertrag und so weiter stehen, die haben die Macht, den Schwarzen an den Rhein zu bringen. Okay, lass ich weg und ich komme jetzt zu dem Thema rassistische Elemente im deutschen Nationalismus sozusagen, also der Blick mehr auf das, was man jetzt normal als Nationalismus fasst. Den ganzen Vormärz lasse ich mal weg oder nenne nur mal kurz, was da ganz wichtig war, weil da ja das Deutschtum definiert wurde. Die Deutschen grenzten sich immer ab gegen den französischen Feind. Ja, das war der Feind von außen, der in seine Schranken gewiesen werden sollte, dessen Fremdherrschaft überwunden werden sollte. Der Deutsche grenzte sich ab gegen den minderwertigen und rückständigen Polen, auf der anderen Seite sozusagen. Und er grenzte sich gegen die Juden ab als den inneren Feind, der sozusagen das Volk von innen her zersetzt. Das sind sozusagen so drei Feind-Fremdbilder, gegen die das Deutsche bestimmt wurde, in dem Versuch, eine homogene nationale Identität zu konstruieren. Okay, dann das lasse ich auch weg. Nach 1989 war das natürlich, habe ich das schon angesprochen, dass da der deutsche Nationalismus in mörderischer Form besonders wieder an die Oberfläche trat. Die Wiedervereinigung bestätigte dann ja sozusagen diese völkische Vorstellung von einer Nation als einer Verwandtschaftsgruppe. Und nach dem Wegfall der DDR gab es sozusagen nochmal mehr die Notwendigkeit, auch in Westdeutschland sich nochmal überhaupt neu zu definieren. Vorher hat man sich gegen den Kommunismus abgegrenzt, das war eine sehr zentrale Figur. Und jetzt war es sozusagen nochmal wichtiger, sich gegen die Einwanderungsbevölkerung abzugrenzen. Gut, dann komme ich jetzt mal in so einem Sprung nochmal zu dem, was man den Kulturrassismus oder Neorassismus oder differenziellen, also einen differenzmachenden Rassismus nennt, Rassismus ohne Rassen. Das heißt, dass über Kultur, Geschichte, Sprache, Religion im Grunde die Differenz hergestellt wird. Oder in so einer Variante, die es auch gibt, im Grunde nur den Willen, den subjektiven Willen zur Abgrenzung. Da geht es gar nicht darum, was man genau ist und wie man genau ist, sondern es ist einfach klar, die eigene Kultur ist nicht die andere und umgekehrt und Identität stellt sich über Geschichtsbewusstsein und das über die Konstruktion des Ich auch her. Also das ist auch so eine Variante, die man sozusagen nochmal, glaube ich, die ist noch nicht so gut erforscht, habe ich das Gefühl. Da findet man nicht so viel zu. Der Multikulturalismus, der damit zusammenhängt mit diesem Kulturrassismus, das ist jetzt sowas, was ganz lange als was Positives oder bei vielen als was Positives galt, obwohl das eigentlich in Deutschland auch von Anfang an kritisiert worden ist. Also heute wird das ja von vielen eingewandt, wie blöd und Multikulti ist gescheitert und die doofe Linke, die immer so Multikulti sein will, das ist eigentlich falsch, weil eigentlich gab es aus der Linken gerade immer eine Kritik am Multikulturalismus, der nämlich genau die Migranten hier quasi zu Repräsentanten einer anderen und zu bewahrenden Kultur macht und die letztlich das, was diese Professoren da am Anfang dargestellt haben, propagiert, nämlich dass es einfach differente andere gibt und das soll auch so bleiben und man soll sich nicht mischen, weil dann geht das ja verloren und die Mischung ist immer schlechter als das reine eigene. Und eine Art, wie man sich das vorstellt, dieses Ziel von Multikulturalismus habe ich hier in den Worten von Hans-Jürgen Roth, das ist so ein Pädagoge, ausgedrückt. Und zwar in der Differenz des anderen spiegelt sich das eigene als virtuell Fremdes und erreicht auf diese Weise eine multikulturelle Identität. Das ist sozusagen da so eine Zielvorstellung, dass man irgendwann so multikulturell wird, indem man aber genau weiß, was das eigene ist, weil sich das ja im anderen spiegelt und man weiß ja auch genau, was das Fremde ist. Also das bestärkt sozusagen im Grunde so die Differenz. Dagegen wurde sozusagen antirassistisch eingewandt, dass das so nicht funktioniert mit der Spiegelung, das ist nicht der Punkt, sondern in Strukturen von Dominanz, von Hegemonie bedeutet oder findet statt etwas, das man schreiben kann mit: Das Wir braucht den Spiegel des anderen, um sich als Einheit mit bestimmten Eigenschaften zu empfinden, während das Ihr in der Konstitution der eigenen Subjektivität stets den Blick der hegemonialen Gruppe spürt, welche es objektiviert. Da wird also die Ungleichheit deutlich gemacht in der Konstruktion des Wir und des Sie, während das obere, ja, dieser Multikulturelle, der geht ja auch von so einer Symmetrie und Machtgleichheit sozusagen aus. Und ja, hier ist im Grunde das Gleiche nochmal so ein bisschen anders von anderen Leuten ausgedrückt. Das spiegelt sich ja auch in dem, was der Django Asyl als erstes vorgetragen hat. Das ist so ein Punkt, gegen den in der gegenwärtigen Thematisierung von Rassismus ganz besonders angeschrieben wird, diese Differenzsetzung von Deutschen und anderen. Ja, aber ich glaube, das sind nochmal so Kritikformen an dem Kulturrassismus beziehungsweise an dem Multikulturalismus, dass man sagt, denn in dem Moment, wo man dem anderen Menschen seine Kultur zurückgibt, nimmt man ihm seine Freiheit. Sein Eigenname verschwindet im Namen seiner Gemeinschaft. Er ist nur noch ein Muster, der austauschbare Repräsentant einer bestimmten Klasse von Menschen. Die Reduktion eines Individuums auf ein Merkmal ist der Beginn eines biologischen oder kulturell-ethnisch rassistischen Denkens und Handelns. Also das ist das, was, glaube ich, als Kritik doch recht verbreitet ist, was aber eine Zeit lang oder eigentlich ja bei anderen dann wiederum immer noch hochgehalten wird. Dieses jeder soll seine eigene Kultur haben und die soll auch gewürdigt und in ihrer Dignität und Eigenheit anerkannt werden. Da hat man sozusagen eigentlich von linker Sicht immer schon auch Kritik dran geübt. Andererseits geht es aber auch nicht so einfach, dass man über solche Differenzen halt nicht mehr spricht. Paul Mecheril sagt hier, es hilft aber nicht, also nicht aus der Kritik am Multikulturalismus auf ein Konzept des kulturell anderen zu verzichten. Denn dieser Verzicht bedeutete eine Ignoranz, der auch durch Prozesse der Zuschreibung, der auch über identitäre Optionsverengung erzeugten, in jedem Fall der in Strukturen der Dominanz gebildeten Wirklichkeit des Andersseins. Also natürlich gibt es Differenzen, aber es geht um die gesellschaftlichen Bedingungen, die den anderen und das eigene, das Selbst, das hegemoniale Selbst erzeugen. Das lasse ich mal weg, dieses so, das lasse ich immer auch weg, ist auch weg. Nö, lasse ich auch weg, gut. Krass, da ist irgendwie mein Antisemitismus. Achso, der ist, okay, ich verstehe. Ich gehe natürlich nochmal darauf ein, was jetzt hier besonders wichtig ist, was so Differenzen zwischen Antisemitismus und Rassismus sind, wie das jetzt bezogen auf die Nazis schon mal kurz angesprochen worden ist. Da kann man sich auf verschiedenen Ebenen, ja, vor allem ja mal die Unterschiede, dass es da ganz viele Gemeinsamkeiten gibt, setze ich dann auch mal voraus, angucken. Und zwar einerseits auf Ebene der Zuschreibung, das wurde an dem Nazi-Zitat eben eigentlich auch deutlich, dass den Juden immer die Überlegenheit, also Jude jetzt als Figur, ja, den Juden immer die Überlegenheit neben ihrer Minderwertigkeit zugesprochen wird und vor allem auf Gebieten, die eben halt die eigene Gemeinschaft zersetzen. Das ist ein Unterschied. Also wenn Schwarze, sag ich mal, gut im Sport sind oder gut in der Musik, dann zersetzen sie dadurch nicht unbedingt sozusagen die eigene Gemeinschaft, es sei denn durch den Neger-Jazz oder so, wie das dann die Nazis genannt haben, sondern es sind einfach wirklich Zuschreibungen von Überlegenheit auf Gebieten, die das selbst, die Nation sozusagen zerstören können. Das heißt, es findet die Personifizierung unpersönlicher Herrschaft und unpersönlicher Ausbeutung durch die Juden statt. Es wird dort eher das Abstrakte, der Geist, personifiziert anstelle des Konkreten, der Natur. Es wird die verhasste Zivilisation in ihnen sozusagen repräsentiert, die die ursprüngliche Gemeinschaft zersetzt, während der Eingeborene oder dann zum Teil auch der Zigeuner eher die begehrte Wildheit und Ursprünglichkeit, das, was man daran auch mag, sozusagen symbolisieren soll. Dann auf Ebene der Nation, die Juden gelten quasi als Negation der nationalen Form überhaupt, während andere Feinde oder Fremde meistens irgendwelchen anderen Nationen dann zugeordnet werden können. Auf Muslime trifft das seit einiger Zeit nicht mehr zu, weil Muslime eben halt ja auch eine Gruppe sind, die es in allen möglichen Ländern gibt, die kann man nicht festmachen da und da, sondern Muslime gibt es halt auf der ganzen Welt und da gibt es ganz große Zahlen. Also Muslime werden zum Teil im antimuslimischen Rassismus auch als so eine Gruppe jetzt imaginiert, die sozusagen überall ist und nicht einfach irgendwie eine Nation. Roma und Sinti tragen, die jenischen tragen natürlich auch immer dieses Stereotyp mit sich, dass sie im Grunde die Nation vor uns ersetzen. Und heutzutage in Deutschland, wenn man hier eine Einwanderungsbevölkerung hat, wenn man sie so nennen will, deren Groß- und Urgroßeltern eingewandert sind, stimmt das ja auch nicht mehr. Da ist diese Ambivalenz drin, wie soll man die Leute zuordnen? Ja, das ist nicht mehr so einfach. Und das habe ich jetzt weggelassen in diesen Theorien, gerade die Ambivalenz, die macht das Gefährliche aus, dass man eben halt keine klaren Zuordnungen treffen kann. Dann eine Ebene von Differenz zwischen Antisemitismus, Rassismus, was das Verhältnis von Imagination und Realität betrifft. Und zwar so ein abwertender Rassismus, der bildet, verzerrt und in komischen Bildern und Zuschreibungen, aber irgendwo noch die koloniale Unterwerfung, die Ungleichheit der Nationen oder sozioökonomisch-rechtliche Ungleichheiten ab, die es gibt. Die werden ja sozusagen auf verzerrte Art dargestellt, indem sie ihnen als wesenhaft und so weiter zugeschrieben werden, den betreffenden Gruppen. Der Antisemitismus bildet nichts ab. Es ist nicht so, dass irgendwie Juden irgendwann mal die Kaste der Herrschenden waren und die Wirtschaft bestimmten oder so, während Sklaven schon mal die Kaste waren, die sozusagen die Arbeit macht. Ja, das ist eine Differenz. Rassismus legitimiert dann natürlich sozusagen das reale Unterdrücken und Ausschließen, während der Antisemitismus und der Antizionismus einen Widerstand gegen das personalisierte Böse ermöglicht, der sozusagen keine Realität hinter sich hat und der ermöglicht trotz dann ein Opferbewusstsein. Dann auf Ebene der Arbeit, bekannterweise ja, ist der Arier, der Deutsche, wer auch immer, derjenige, der produktiv und wertschaffend arbeitet, während im Rassismus sozusagen während im Antisemitismus die unproduktive oder die Nicht-Arbeitsfähigkeit sozusagen ausgebildet wird. Ja, deswegen der Jude ja auch ausbeuten muss durch seine komischen Finanzgeschäfte. Oder warum der Zigeuner in Anführungszeichen ja klauen und betteln muss, ja, weil die können ja gar nicht richtig arbeiten. Und im Rassismus wird sozusagen die minderwertige und auch weniger produktive Arbeit abgebildet. Die Arbeit, die weniger oder gar keinen Wert schafft. Die Arbeitenden, die im Grunde eher Arbeitstiere sind. Und das hat sozusagen diesen Hintergrund der verzerrten Abbildung, wie ich das nenne, dass die Sklaverei ja eine Form von Arbeit war zur Zeit des Kapitalismus schon. Ja, also als die Europäer zum Beispiel in den USA die Sklaverei etablierten, war das ja nicht eine Form von Sklaverei wie 1000 Jahre früher irgendwo, sondern das war eine Sklaverei, die im sich etablierenden Kapitalismus vollzog. Das heißt, der Sklave oder der Mensch, der zur Zwangsarbeit verpflichtet ist, das ist nicht der doppelt freie Arbeiter, wie Marx das meinte. Das ist niemand, der frei seine Arbeitskraft verkaufen kann. Das heißt, er ist nicht jemand, der wertschaffend arbeitet. Von daher ist sozusagen seine Arbeit auf einem ganz anderen Level und minderwertig, sozusagen in so einem Sinne. Er tauscht seine Arbeit nicht als Ware, so wie der Arbeiter. Und darin steckt so diese Personifikation dann letztendlich von so einer minderwertigen Arbeit drin. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt abschließend zu diesem Bild, worin sich die Überlegenheit des deutschen Arbeiters nochmal manifestiert. Und zwar, dieses Bild ist vielleicht vielen bekannt in einer Abwandlung. Und zwar sieht man dann den 1 Millionsten Gastarbeiter, der nach Deutschland kommt und hier ein Moped geschenkt bekommt. Und das Besondere oder das, was man dazu wissen muss in diesem Bild, wo sich hier das deutsche Patriarchat mit einer Frau, die sprechen darf, repräsentiert, ist, dass dieser Arbeiter ein Moped geschenkt bekam zu einer Zeit, als der deutsche Arbeiter sich ein Auto leisten konnte. Das heißt, das ist die Art, wie die Ungleichheit gesetzt wird. Rassismus ist nicht einfach eine Abbildung einer irgendwie sozioökonomisch sowieso auch tatsächlich real gegebenen Ungleichheit, warum die Leute ja auch kommen, um in einem anderen Land zu arbeiten, sondern hier erfahren sie nochmal eine Abwertung, eine niedere Einstufung, um klar zu markieren, das ist hier, die deutsche Arbeit ist immer noch das Höherwertige, das Deutsche. Und ich fand ganz interessant, was damals zum Teil aber auch so Zeitungsüberschriften waren. Der wird hier, das war am 11. September 1964, der Millionär auf dem Moped. Also man erniedrigt jemanden, aber man bezeichnet ihn dann noch als Millionär. Und da steckt im Grunde schon so das Einfallstor für alle möglichen Formen von Abwertung drin. Da kommt der, um uns was wegzunehmen. Ja? Die nehmen uns dann die Arbeit, die Frauen, die Wohnung, was weiß ich, weg. Das ist da schon drin, in dem Akt der Erniedrigung des anderen. Und das, ja, mit meiner Einleitung zusammen, diese sehr abstrakten und, ich sag mal, wenig vielleicht physischen und wenig schmerzhaften, gewaltförmigen Formen von Rassismus, das ist das, was sozusagen in Deutschland zurzeit da seit längerem einfach, ja, den Rassismus auch ausmacht. Ja, Ende erstmal. Dankeschön. Im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz hören wir gerade den zweiten Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg, in dem Rosa Fava am 12. April zur Kritik des Rassismus referierte. Im Anschluss an ihren Vortrag folgte eine Diskussion mit dem Publikum. Ja, das wäre jetzt dann der erste Teil, den wir hiermit beenden können von dem Abend oder wollen. Und erstmal danke an dich für den interessanten Vortrag. Es sind viele Begriffe jetzt gefallen. Es sind Begriffe gefallen wie das andere, Migration oder Schwarzsein. Wir haben auch viele Themen jetzt angeschnitten. Zum Beispiel ging es um die Form des Rassismus, um die Konzeption des Rassismus, unterschiedliche Legitimationen, wie zum Beispiel kulturell oder biologisch, aber auch Probleme im Antirassismus oder eben Ursprünge im Kolonialismus. Wenn das jetzt Themen waren, die euch irgendwie teilweise zu kurz gekommen sind oder es Verständnisprobleme gibt, würde es jetzt im zweiten Teil dahin laufen, dass wir jetzt erstmal Raum für Nachfragen und für Verständnisfragen einräumen würden und dann quasi danach in eine Diskussion übergehen könnten, wenn ihr Lust darauf habt. Wenn jetzt Leute irgendwie keine Lust haben, hier irgendwie Fragen zu stellen, aus unterschiedlichen Gründen, werden sowohl Rosa als auch noch die Gruppen, die das jetzt veranstaltet haben, danach noch zur Verfügung stehen und werden noch hier sein, wenn ihr dann noch Fragen habt, die offen geblieben sind vielleicht. Also ich habe zwei Fragen. Du hattest gesagt, dass du noch zu schlechten Rassismus sagen wolltest. Ich habe es jetzt ausgelassen. Ich denke, dass du daher noch was zu sagen hast, vielleicht auch, was für unterschiedliche Funktionen der Rassismus und der Sexismus einnehmen, weil sie sich auch beide auf Natur beziehen, aber anscheinend auch nicht gut. Und dann wollte ich fragen, ob du vielleicht noch ein paar Punkte aufführen kannst, in denen, abgesehen von dem Räumlichen, dass Gemeinsamkeiten zwischen Russland, das anti-islamischen Rassismus und Antisemitismus, ob es da noch weitere Überschneidungen oder Ähnlichkeiten gibt. Also ich habe mich jetzt mit dieser Frage von dem antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus nicht so eingehend befasst, was da noch für Gemeinsamkeiten ausgemacht werden, weil ich auch zu denjenigen gehöre, die dann immer eher so die Differenz betonen. Aber was da sozusagen in der Kritik daran, da überhaupt Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten feststellen zu wollen, falsch ist aus meiner Sicht, ist, da werden schnell diese Verkürzungen auch gemacht, dass man eben halt den Vernichtungsantisemitismus der Nazis nimmt und dann irgendeinen, weiß man nicht, neuen, jetzigen antimuslimischen Rassismus. Und wo sozusagen das Vergleichen und das natürlich richtiger wird, ist, wenn man eben halt die lange Geschichte des Antisemitismus nimmt und wieder sozusagen in einer sowieso sich selbst religiös definierenden Gemeinschaft eine religiös andere Gruppe ausgegrenzt worden ist, ungleich war. Deswegen gibt es ja überhaupt auch diese Emanzipation der Juden, was ja auch viele Schritte und Prozesse waren. Und wenn man sich da so eine lange Geschichte von, wie sind die Juden irgendwann zu einer eben halt in einer sich nicht mehr religiös vordergründig bestimmenden Gemeinschaft zu gleichen Bürgern geworden und sind dann sozusagen wieder Nichtbürger geworden, in dieser Geschichte da sozusagen kann man natürlich ein paar strukturelle Parallelen zur Art und Weise, wie dann eine bestimmte religiöse Minderheit hier überhaupt erstmal bestimmte Rechte erkämpfen muss und solche Sachen Wenn man sich das anguckt, da kann man sicherlich vieles finden. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht genauer gemacht, weil das einfach so nicht mein Interesse ist. Aber ich glaube, was ich falsch finde, ist immer so eine bestimmte Art. Oder natürlich gibt es so überschneidende Bilder, das Bild des Schläfers, was dann so nach dem 11. September ganz aufgemacht wurde. Dass im Grunde gerade die, die ja so aussehen wie wir, gar nicht zu unterscheiden sind, die besonders gut integriert sind, das könnte aber ein Schläfer sein. Ne? Also in so einem Bild finde ich schwierig zu sagen, das ist auf einer sehr abstrakten Ebene natürlich vergleichbar mit dem Bild des Juden, der unter uns ist, nicht zu unterscheiden ist und gerade deshalb besonders gefährlich. Aber das ist sozusagen sowas, das ist eine sehr allgemeine Beschreibung, wo ich sage, oder was, ne? Oder na und, beziehungsweise wo man einfach andersrum sich angucken muss. Mich interessiert dann ja als politisches Problem ja dann auch nicht die Muslime, sondern es gibt einfach die Realität eines Islamismus, der sich auf eine muslimische Identität oder auf Muslime als Rekrutierungsgruppe sozusagen beruft. Und es gibt sozusagen real einen politischen Feind, der mit dem Islam als Begründungsmuster agiert. Und das gab es nicht in Bezug auf das Judentum. Es gab keine Form von irgendeiner politischen Organisierung von Juden, die irgendwie irgendwas wollten. Ja? Also ich finde es dann immer wichtig, auf das historisch-politisch Reale, die Feindbestimmung dann eher zu kommen, als dass diese Bilder durch sich selbst wirken würden oder so. Und dann zu Sexismus, Rassismus hätte ich ich hätte da an einigen Stellen was dazu sagen wollen. Besonders zu den Punkten, wie man sich dann den anderen vorstellt, dass der andere im Grunde immer sehr konkret als Mann oder als Frau, also es gibt immer die schwarze Frau und den schwarzen Mann und die koreanische, die asiatische Frau und den asiatischen Mann, dass es immer in dieser Doppelung auftaucht und dass da oft es so ist, dass das Körperliche, das Sexuelle vor allem, betont wird, dass sozusagen der Mann dann immer, entweder ist der Mann dann besonders männlich, ja, der schwarze Mann dann ja vor allem, oder er ist besonders unmännlich, der sanfte Asiate oder irgendwie so, oder was weiß ich. Und die Frau ist dann auch entweder immer besonders weiblich oder besonders unweiblich, also wobei sich das dann oft auch doppelt. Aber das ist vielleicht ein Aspekt, auf den ich überhaupt ein bisschen eingegangen wäre. Und dann auf deine andere Frage, deswegen habe ich das am Anfang betont, dass es bei dem Rassismus eher um Volk, Nation, Rasse, was auch immer geht, als Reproduktionsgemeinschaft. Also die Frauen sind ja keine Reproduktionsgemeinschaft, sondern da geht es ja gerade um die Trennung von Produktion und Reproduktion sozusagen, um die Arbeitsteilung auf so einer Ebene. Die reproduzieren sich ja nicht als Gruppe selbst, sondern es geht hier immer um sowas wie eine vor irgendeiner politischen Organisierung gedachte, schon bestehende Einheit von Männern und Frauen, die sich dann als Gemeinschaft reproduzieren. Also da ist es vielleicht schwieriger, bestimmte rassifizierende Bilder von, wie sich die Kranken oder die die Asozialen, ja? Da hast du vielleicht sogar viel mehr Überschneidung, was man eine Zeit lang so Sozialrassismus nannte, dass man bestimmte Kriminalität oder soziale Minderwertigkeit, was die Nazis Asoziale meinten oder so. Das hat man ja im Grunde sehr ähnlich wie Rasse beschrieben. Ich glaube, da gibt es nochmal sehr viele Überschneidungen. Oder da geht das ja einfach auch ineinander über, Klasse und Rasse vielleicht. Aber eben halt, vielleicht muss man das ergänzen, das habe ich jetzt nicht. Das ist natürlich immer auch zu einer bestimmten Zeit, als man angefangen hat, die Menschen und die politischen Einheiten eben halt überhaupt auch über Biologie zu definieren. Also in der Zeit, wo das gar nicht so wichtig war, hat man einfach über den Geist Minderwertigkeit und Differenz definiert oder dann später dann ja vordergründig über Kultur. Und deswegen ist dieses Biologische, dass das so prädominant ist, liegt aber einfach auch an dieser Zeit, wo man wo die Biologie, die Naturwissenschaft auch so dominant geworden ist und diese Bedeutung, die das Ganze auch bekommen hat durch den Vernichtungsantisemitismus der Nazis. Ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob man das so darstellen kann. Und mir ist auch im Vortrag gefallen, dass die Aufteilung nicht hinhaut, weil Der Witz ist doch eigentlich, dass man sagen muss, der Geist ist immer, also unter die Bezwingung der Natur durch den Geist, ist immer das Vorgängige, also das praktiziert die Gesellschaft durch Wissenschaft und so weiter. Und dadurch bekommt doch die Natur eine Eigenschaft, also vor jedem Rassismus, die immer schon dieses Doppelte hat, wozu immer zwischengesprungen ist. Also auf der einen Seite soll es nur Natur sein, auf der anderen Seite ist aber nur Natur ja in jedem wissenschaftlichen Begriff von der Natur immer eine Geisteskonstruktion. Das ist ja eine Gleichzeitigkeit, die es schon vorher gibt. Und ich glaube, die Antirassismus-Theorien helfen da immer hin und her. Wenn es linke Antirassismus-Theorien sind, was ja die meisten irgendwie sind, dann sind die immer ganz glücklich, wenn sie nachweisen können, dass nicht, da will irgendjemand etwas biologisieren, naturalisieren und so weiter, weil man sich dann auf den Standpunkt stellen kann. Wenn etwas biologisiert wird, dann ist ja die Veränderbarkeit der Gesellschaft nicht mehr gegeben. Dann soll das ja ewig sein und so weiter. Und auf der anderen Seite stoßen sie sich dann aber immer daran, dann festzustellen, dass die Rassisten selbst, also du hast es ja ein paar Mal auch genannt, dann immer sagen, wir müssen uns als Rasse konstruieren und so weiter. Diese ganzen Willensideen im Rassismus, die tauchen in der Theorie eigentlich immer nicht auf oder immer nur sehr selten auf oder sind immer Störmomente. Und ich glaube, man muss die beide reinnehmen und man muss sagen, der Rassismus gewinnt seine Bösartigkeit und seine Aggression und so weiter, gerade dadurch, dass das nicht bestimmbar ist, dass die Rassisten und Rassistinnen nicht sich selbst als naturhaft gleich gesellschaftlich bestimmen können. Die pendeln immer hin und her und sie wären gerne eine funktionierende Arbeitskraft und so weiter. Das ist das, was die Gesellschaft von ihnen fordert. Und es klappt immer nicht. Und dann suchen sie sich welche, wo sie sich die Fantasie machen können, dass es die reine Natur gibt. Das ist, glaube ich, die Hauptidee des Rassismus. Die vereint beide Momente. Also das nur Natur sein, gar keine Geschichte haben und so weiter und nur vom Geist bestimmt sein, es ist der Abschlusspunkt, wozwischen sich der Rassist sich entscheiden kann, weil beides nicht so ist. Und ich glaube, das sind viele Theorien mit rein. Glaube ich, sehe irgendwie, verstehe ich entweder was nicht oder ich sehe keinen Widerspruch. Ich habe auch nicht die Theorie dargestellt, das habe ich am Anfang ja auch sehr deutlich gesagt, dass ich hier keine Theorie des Rassismus. Ich habe auch gesagt, dass der Rassismus sich im Grunde über den Antirassismus definiert, darüber, wogegen kämpfen die Leute, wogegen kann man was kämpfen. Deswegen, ich habe hier nicht den Wissensentwurf von mir gegeben. Und dass es so sein mag auf einer noch höheren Ebene, dieses, was du mit der Doppelung der Natur ja, aber ich sehe da auch gar keinen Widerspruch, weil vielleicht habe ich das erstens falsch dargestellt, zweitens habe ich einen Teil auch weggelassen. Aber ich dachte, ich hätte immer dargestellt eine Kritik dieses Denkens in Biologie und Natur. Und ich hätte auch noch mal stärker einen Teil weggehabt, den ich weggelassen habe, wo es darum gegangen wäre, noch mal genauer zu sagen, was ist eigentlich der andere? Und dass in diesem anderen ja auch immer sozusagen das abgelagert wird, was man entweder an sich nicht mag oder was man gerade will. Ja, also immer sozusagen der Wunsch, natürlich ist, ich weiß gar nicht, ich finde das so absurd, wenn man das jetzt so gelesen hätte, was ich gesagt habe, als ob ich sage, es gibt den produktiven arischen deutschen Arbeiter, sondern dass das ja ein Wunsch und eine Konstruktion und sonst was ist und dass man deshalb diese Identität eines nicht produktiven oder minderwertigen Juden, Zigeuner, Schwarzen oder was auch immer schafft. Also da deswegen steckt für mich das, was du sagst, das geht nicht auf oder das gibt es ja real nicht. Das wollte ich im Grunde gerade sagen, dass da diese, dass das ist ja das, was dieses Selbsterschaffung, dieses Identitätsmoment ausmacht und dass eben halt auf bestimmte, dann auch sehr psychoanalytische Theorien der Abspaltung des entweder erwünschten, was man sich aber nicht wünschen darf, weil das in der Zivilisation nicht geht, oder des Unerwünschten in dem jeweils anderen stattfindet. Okay, gibt es jetzt noch weitere Verständnisfragen? Ja? Rassismus und was? von Nationalismus ganz stark voneinander trennen. Und erst irgendwie bei einigen anderen Phänomenen, wo man irgendwie so ein Denken hat, dass irgendwie das andere, das Fremde ausgrenzt, um irgendwie das eigene Kollektiv hinaus zu definieren. Ja, so wie ich es verstanden habe, dann ist das meistens irgendwie auch Rassismus, so in der Richtung. Und ich weiß nicht, für mich macht das irgendwie unschärfer. Also wenn man das dann immer alles unter Rassismus fasst, man kann ja durchaus sehen, dass das Prinzip ist, aber dann ist das auch immer alles Rassismus, das weiß ich nicht, was das bringen soll. Und auch dann, wo ich Menschen darüber gesprochen habe, dann mit dem Islam, dass man das auch darunter fassen kann, weiß ich nicht, für mich einfach nicht ganz klar, warum. Also im Prinzip, wenn es doch gar nicht mehr so um was geht, warum nimmt man dann auch Rassismus? Also auch wenn man natürlich im Einzelfall nicht wirklich bei Äußerungen ist, die da nationalistische oder rassistische Äußerung ist, aber im Kern ist es ein Phänomen auf einer. Ja, du hast recht. Es hat sich sozusagen nicht ein Begriff durchgesetzt, der dann Rassismus ersetzt, dann, wenn es im Grunde Kulturalismus wäre oder was weiß ich, abstrakte Identitätskonstruktion oder so. Was auch daran liegt, weil letztendlich mit der Kultur dann doch das Gleiche gesagt wird wie mit der Natur. Also du bestimmst dann eine Kultur, einen Kulturkreis oder eine Nation, das geht dann ja wirklich alles sehr durcheinander. Oder eine Ethnizität, also wenn du da anfängst, die Begriffe klarkriegen zu wollen, da kommst du total ins Schwimmen. Und man stellt dann eher fest, dass, was der Begriff Ethnizität, also viele sprechen dann von den ethnischen Deutschen, im Vergleich zu den Deutschen mit Migrationshintergrund. Also das, was das fassen will, ist letztlich doch das Denken in so einer biologischen Abstammungsgemeinschaft. Also im Grunde ist nichts wirklich Neues dazugekommen in der Art und Weise, wie dann die politischen Einheiten über Kultur definiert werden, außer vielleicht sogar eine noch schärfere Trennung gegenüber dem Rassismus. Und deswegen sagen viele, weil sie dann Rassismus ja auch sehr abstrakt auf dieser Ebene von, genau, diesen Teil habe ich dann auch weggelassen, man unterscheidet die Menschen dann irgendwie nach Körper oder nach Kultur, in einer Form, wo das Kulturelle dann sehr eng an den Körper gebunden wird. Ja, sowas wie ein Kopftuch, ein Goldkettchen, eine Art, sich zu bewegen, zu sprechen, die Stimme, der kehlige Klang einer Sprache. Also das Kulturelle, die Lebensform werden oft dann immer eigentlich sehr eng auf den Körper bezogen, in dem Kulturrassismus letztendlich. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum man da, oder ich kenne da keine, das macht dann keinen Sinn, Rassismus nur auf Sachen zu beschränken, wo es quasi nur um was Biologisches geht, weil das geht's auch nie, habe ich ja auch gesagt. Der Körper ist ja nur dazu da, die Differenz des Geistes irgendwie auszudrücken. Deswegen finde ich, macht das durchaus auch Sinn, diesen einen Begriff beizubehalten und dann die verschiedenen Variationen und Entwicklungen aufzuzeigen. Und das, was du mit dem Islam, ich glaube, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also beim Islam oder die Differenzierung der Türken ganz stark damals in den 70ern schon gegenüber den Südeuropäern oder den Südländern, wie es hieß, oder den anderen Gastarbeitern, der hatte einen Ansatzpunkt halt immer schon, ja immer im Islam als einem kulturellen Moment, was die Türken nun wirklich ganz anders macht als den Italiener oder den Spanier und den Portugiesen. Also das ist einfach nur, hat man sich einen Aspekt nochmal stärker genommen. Mochte aber auch diesen schwarzhaarigen Schnurrbartträger, also so letztlich die Verbildlichung oder so, ist dann natürlich wieder Körper. Außer das Kopftuch bei der Frau, was dann sehr körpernah ist. Also ich weiß nicht, ob ich das treffe. Es ist einfach so verwoben. Ach ja, und was du am Anfang gesagt hast mit dem Nationalismus. Eine Nation kann sich ja nicht bestimmen. Es gibt ja nichts, was eine Nation ausmacht. Deswegen greift sie immer auf irgendwas zurück. Und das ist dann was biologisch-kulturelles sonst. Man kann auf nichts. Deswegen muss der Nationalismus, wenn er dann in Definition geht und in eine Abbildung des Deutschen und des Franzosen und des Senegalesen, muss der immer auf Körpermerkmale oder kulturelle Versinnbildlichungen zurückgreifen. Aber das überzeugt dich nicht. Ich habe deine Frage nicht verstanden. Aber vielleicht kann das, da war eine Meldung zum Erklären. Ich weiß. Nee, danke. weil der letzte Punkt stimmt, glaube ich nicht. Also, weil man kann doch schon definieren, das ist keine fortschrittliche Definition, aber man kann doch sagen, dass natürlich die Nation die Staatsbürgerschaft bestimmt. Das ist ein außerpersonales, durch das Wesen der Gesellschaft und Gewaltmonopol bestimmtes Kriterium. Das ist ganz eindeutig. Und der ganze kämpft, also im Rassismus wird darum gekämpft, wer sie erlernen darf und nicht und so weiter. Das wollte eigentlich was zu den Problemen mit der Rasse sagen. Ich glaube, da darf man wiederum nicht naturwissenschaftsgläubig sein. Und man einfach was glaube ich? Ich habe es auch kurz naturwissenschaftsgläubig. Also man stellt einfach fest, da wo der Rassismus als Idee aufkam und wo es auch richtig war, ihn als Rassismus zu bezeichnen, irgendwie war Rasse die naturwissenschaftliche und pädagogische und so weiter Vorstellung davon, wie denn Materie strukturiert ist und so und sowas. Inzwischen hat die Naturwissenschaft Fortschritte gemacht, die hat die Gentechnik. Sie haben gar nicht mehr die Vorstellung von Zirkulation von Blut und so weiter, als das, was alles zusammenhält und was die Einheit der Natur stiftet und sowas, sondern das sind Informationen. Und deswegen sollte man, glaube ich, mal so Wissenschafts- und Pädagogik eben unglaublich sagen, naja gut, diese Sozialvorstellung, die gibt es sowieso gar nicht mehr. Wir nennen das doch einfach mal Informationalismus oder irgendwie sowas. Also das Gen ist eine Information. Und das, was die Pädagogik so betreibt, irgendwie ist auf einem viel allgemeineren Level genauso depressiv und aggressiv und so weiter, wie das, was vorher mit der Idee der Rasse, mit der tatsächlich positiven Idee der Rasse praktiziert wurde. Also so mal als ganz erweiterte Fassung, was heute Rassismus ist, ist die Erziehung irgendwas. Oder, also irgendwas auf dieser Ebene muss, glaube ich, dazukommen, damit die Leute die Einheit der Nation denken können. Und das hat in der Geschichte ist was Verschiedenes gewesen. Ja, du sagst, man kann natürlich bestimmen. Ich habe auch nicht gesagt, dass man irgendwas nicht bestimmen könnte, sondern ich habe immer gesagt, real, historisch, in der jeweiligen Situation wurde die Nation immer über irgendetwas Kulturelles oder Biologisches bestimmt. Nicht nur über die Staatsbürgerschaft. Selbst der viel gelobte französische Nationalismus, wenn der mal anfängt zu sagen, was ist ein Franzose, ist das voll von Werten und Normen und Lebensweisen und sonst wie. Deswegen sind ja auch die Emigrierten, wie sie dort zumindest heißen, weiterhin so ausgegrenzt, wie sie sind, unter anderem. Das heißt, genau, mein Ausgangspunkt ist ja schon immer sozusagen etwas, was es real auch gab, historisch oder aktuell. Nation wird, kann man nicht einfach abstrakt über Staatsbürgerschaft und den Willen dazu zu gehören oder irgendwas definieren. Da wird immer eine Leitkultur oder irgendwas dazu erfunden und die Bilder bilden dann immer entweder jemand Weißes oder jemand Schwarzes ab. Die sind nicht kariert oder was weiß ich. Ja, also da findet immer eine Verkörperlichung und eine Kulturalisierung statt. Und mit Naturwissen, ja, ich denke auch, es gibt ja, das hatte ich ganz, weiß nicht, glaube ich auch mal angesprochen, so eine Variation von einem Kulturalismus dann vielleicht, der sagt, es geht um den subjektiven Willen, anders zu sein und selbst zu sein und deutsch oder irgendwas zu sein. Und da ist es vor allem die Geschichte. Ja? Und das, was du dann einbringst, das sind vielleicht Sachen, die man sich dann genauer angucken könnte, was ja in diesem Professorenzitat ja schon ein bisschen drin war mit Systemtheorie und Kybernetik und sonst wie, dass man da sozusagen irgendwas anderes dann jetzt sucht, was dann die Einheit oder was überhaupt die Substanz oder so einer Nation in einem gegebenen Rahmen ausmacht. Okay, gibt es noch Nachfragen? Ansonsten hätte ich, wenn es keine gibt, noch eine Frage. Und zwar hattest du kurz angesprochen, denn das Thema Weißseinsforschung oder auch Critical Whiteness, kannst du da vielleicht noch so ein bisschen was zu ausführen, weil das ja in den letzten Jahren, zumindest wie ich es mitbekommen habe, so ein bisschen in Mode gekommen ist, was denn damit auf sich hat? Ja, kann ich leider auch nicht so viel zu sagen, weil ich da für mich so eine Art Stopp gemacht habe sozusagen in der Auseinandersetzung selbst, einerseits aus dem Grund, weil ich so ein Gefühl hatte, da kommt jetzt für mich nicht wirklich was Tieferes Neues, sondern da wird vieles, was es schon mal gab, jetzt nochmal neu und anders aufgearbeitet. Das kommt ja aus den USA und das ja, hat zwei Schwierigkeiten vielleicht, oder mehrere Schwierigkeiten, diese Whiteness oder kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Auch eine Kritik ist, dass das sozusagen jetzt ein Weg ist, wo die Weißen sich jetzt wieder in den Mittelpunkt setzen sozusagen. Dass es jetzt plötzlich um so Ja, jetzt sind Sie, also so machen die Weißen das scheinbar selbstkritisch, indem sie jetzt doch wieder über sich sprechen. Das ist sozusagen das eine als Kritik. Zweitens ist, dass man letztlich Weißsein nur immer über die Differenz zum Schwarzsein bestimmen kann. Also letztlich ist das Weißsein immer auch angewiesen auf, oder die Norm sein, das Normale, das Unhinterfrachte, das nicht wahrnehmbare Sein, ist, um sich zu erforschen, letztlich auch darauf angewiesen, dass man weiß, so wie der Django Asyl das meinetwegen dargestellt hat, es nervt, du wirst irgendwo angehalten und dann ist gleich, aha, du bist ein Fremder. Und darüber kann ich die Kategorie bestimmen, aha, ich muss darüber nachdenken, was es als Weißer bedeutet, nicht immer angehalten und als was anderes gesehen zu werden. Oder so Sachen, wie sie der Daniel Reinhardt darstellt. Also es, im Grunde braucht das Weiße, weil es ja gerade die Norm und das Unhinterfrachte, die Selbstverständlichkeit ist, basiert so auf dem anderen sozusagen. Was ganz gut, oder was ich gut finde an der kritischen Weißseinsforschung, dass es eben halt auf so einer Ebene anfängt, die eigenen Privilegien zu thematisieren und sich immer so eine Frage auch zu stellen. Was heißt das, wenn ich den ganzen Tag durchs Leben gehe und ich wachse so auf in der Schule und sonst wo auf dem Arbeitsplatz und es wird nicht irgendwas Komisches an mich hereingetragen. Ich werde nicht, ich bin hier nicht disponibel, sondern dass ich dazugehöre, ist klar. Also dass solche, was man dann Privilegien nennt, thematisiert werden. Also ich glaube, das wäre jetzt für mich so grob, was ich unter Whiteness und was ich daran halt nicht so gut fand, war, dass da, finde ich, sehr viel weniger noch, ich sag mal so, Gesellschaftskritik als Ganzes oder eben halt, was ich versucht habe mit reinzubringen, was dann sehr wenige machen in der Rassismusforschung, deswegen habe ich auch so wenig dazu, überhaupt Arbeit und gesellschaftliche Ungleichheit. Das wird dann jetzt über diesen Weg der Intersektionalität, dass man dann guckt, Race interagiert ja immer mindestens mit Class und Gender und so, wieder reinzuholen, aber es hat nicht von vornherein so eine gesellschaftskritische oder tendenziell linke marxistische Bestimmung damit drin, deswegen fand ich das ein bisschen problematisch, sondern es ist sehr stark auf Ebene eines sehr abstrakten Norm-Symbolisierungs-Diskurs-Sprachsystems. Das vielleicht so als grobe Einschätzung. Ich glaube, dann hätte ich vielleicht noch eine Frage. Und zwar, wir hatten jetzt in dem Vortrag viel über Rassismus als soziale Realität, aber auch als wissenschaftliche Konstruktion gehört. Und damit macht sich natürlich der Rassismus eben auch zum Forschungsobjekt einer Sozialforschung heute. Und du hast unterschiedliche Erklärungsansätze, die jetzt irgendwie Standpunkte liefern dafür und versuchen zu erklären, wo ein Rassismus herkommt, wie Rassismus funktioniert, geliefert oder beziehungsweise kurze Einstiege. Also ich erinnere mich an psychologische Begründungen des Rassismus über das andere, sozioökonomische Begründungen, historische Begründungen. Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick liefern, was es da für unterschiedliche Herleitungen des Rassismus gibt, die sich wie abgrenzen oder was? Oder wie du das Ganze siehst oder herleiten würdest? Naja, ich glaube, deswegen war mein Vortrag dann ja auch so facettenreich oder so umfassend oder ich musste so viel weglassen, weil ich glaube, ich habe nicht den einen Zugang, über den sich dann das andere strukturiert, so dass ich dann sagen kann, oder vielleicht ein bisschen so, ich gucke mir oft so Entwicklungen, ich gucke mir das historisch an, ich habe ja jetzt auch viel weggelassen historisch, und darüber gucke ich mir an, wie sich dann auf so einer Ebene, auf so einer Ebene, auf so einer Ebene dann was tut. Aber ich habe jetzt nicht so den Zugangsmoment zu einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, über den sich die anderen Dimensionen dann entfalten, um zu sagen, das ist jetzt das oder das ist sozusagen, wie soll ich sagen, die Oberkategorie und meinetwegen Arbeit und von der gucke ich mir dann Identitätskonzepte an, sondern ich kann nur sagen, auf diesen verschiedenen Ebenen hat Rassismus eine Funktion, weil dort wird er aus antirassistischer Perspektive thematisiert, um eben halt gegen die Ungleichheit in der Produktion auf dem Arbeitsmarkt auf Ebene dieser Fremdheitssetzung auf der Straße was zu machen. Und wie man das dann vermittelt, das ist ja oft auch eine Lücke. Also im Grunde kann ich ja auch nur, oder habe heute ja auch nur, ich kann die Sachen ja auch nur so ein bisschen additiv dann aneinander binden und dieses nennen und jenes nennen. Aber wie das jetzt alles zusammenhängt und sich entfaltet, historisch dann auch noch über mehrere Jahrhunderte und in verschiedenen Nationen, nee, oder vielleicht meintest du eine Frage anders? Nee, ich meine das schon so ähnlich. Also. Ja. Okay, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann gibt es vielleicht noch Diskussionsbedarf. Gut, wenn es jetzt keinen allgemeinen... Vielleicht will der Hund ja noch was fragen. wenn es keinen allgemeinen Diskussionsbedarf mehr gibt oder irgendwas weiteres, dann von mir vielleicht noch eine abschließende Frage, danach kann ich weitergefragt, falls noch was, wem was einfällt, und zwar zur Funktion des Rassismus heute, weil mir erscheint es immer so, oder könnte so erscheinen, dass so ein Rassismus ja eigentlich einer kapitalistischen Ausbeutung so ein bisschen entgegensteht, weil der Kapitalismus ja immer alle Menschen ja, möglichst gleich zur Arbeitskraft, als Arbeitskraft heranziehen möchte und vernutzen möchte. Und wie sich das sozusagen so entwickelt hat, ist es heute überhaupt noch zeitgemäß oder welche Funktion erfüllt es denn noch? Beziehungsweise steht es eher nicht sogar dem entgegen? Ja, vielleicht zwei Sachen, ja und nein. natürlich gibt es jetzt, manchmal nennt man das Verwertungsrassismus, glaube ich, dass stark darauf Wert gelegt wird zu sagen, wir brauchen mehr Ausländer, die uns nützen, als welche, die uns ausnutzen. Also dieser wirtschaftliche Nutzaspekt. Das gibt es auch, dass man sozusagen, dass es den Kompromiss gibt, wenn wir schon andere hier haben müssen, dann wenigstens welche, die uns nützen. Aber das ist nichts, was kohärent gesamtgesellschaftlich getragen wird und logisch wäre. Denn zum Beispiel, als es diese Green Card-Debatte gab vor einigen Jahren, wo es darum ging, man will jetzt einige Computer-Inder oder Rumänen oder was weiß ich ins Land holen, da gab es ja sofort eine massive Gegenmobilisierung, Kinder statt Inder. Oder jetzt zur Zeit, man schiebt gerade Roma und andere Leute hier aus Deutschland ab, die sind bestens integriert, wenn man den Begriff verwenden will, die studieren sogar, die sind auf dem Gymnasium, aber man schiebt sie ab. Und auch wenn ein Arbeitgeber ankommt und sagt, hier, ich brauche den, dann kannst du vielleicht im Einzelfall mal Glück haben. Also ich glaube, es ist einfach immer diese... Das sind einfach zwei verschiedene Ansprüche, zwei verschiedene Funktionen vielleicht des Rassismus, nämlich dieses Identitätsding, wo das die Deutschen einfach klar wissen, wer sie sind und wer ihr Volk voranbringen soll. Und natürlich diesen Nutzen Rassismus, der sagt, ja, wir brauchen die Ausländer. Das ist, glaube ich, immer eine offene Sache. Dann darf man dabei vielleicht nicht vergessen, was eine Differenz ist zu einigen Jahren, dass Deutschland jetzt in dem Sinne keine direkten Außengrenzen, EU-Außengrenzen mehr hat. Also dass die Leute, die vor wenigen Jahren noch in der Oder ertrunken sind, in dem Versuch zu Deutschland dazu zu gehören, wenn man so will, die hast du jetzt an der Grenze von der Ukraine nach Polen. Also das Ganze ist sozusagen der Rassismus, die Gewalt ist ja auch ein bisschen ausgelagert letztendlich. Das hat Deutschland ja ganz gut europäisiert. Und vielleicht ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, der Kapitalismus will alle gleich machen, er braucht den gleichen und freien Arbeiter, der alle in die Arbeit integriert. Aber der Kapitalismus produziert ja auch gerade die Ungleichheit und hat unheimlich ungleiche Arbeit. Und dafür ist der Rassismus ja auch nur ein Instrument, um zu begründen, warum es ja richtig ist und objektiv und sonst wie, dass die einen die niedere Arbeit machen und die anderen die White-Collar-Jobs. Sozusagen. Also Rassismus ist durchaus funktional, in dem Sinne auch für den Kapitalismus, der eigentlich die freien Gleichen braucht. Ja. Okay, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, wir sind auf jeden Fall noch eine Weile hier, falls ihr uns direkt fragen wollt, also uns Moderatoren oder die Referentin. Und ansonsten noch ein paar abschließende Worte. Und zwar die Inforeihe geht am 10. Mai weiter mit einer Veranstaltung zur Kritik des Antisemitismus. Das wurde ja heute schon so ein bisschen angeschnitten, was different und was ähnlich ist wie im Rassismus. Und ja, am 10. Mai wieder um 19 Uhr hier im Centro Soziale wollen wir uns dann speziell der Kritik des Antisemitismus widmen. Dazu sind natürlich wieder alle herzlich eingeladen. Dazu möchte ich auch noch hinweisen auf eine Veranstaltungsreihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg zum Thema Zukunft statt Herkunft, Da gibt es im Eingangsbereich auch noch Flyer, sicherlich auch interessante Veranstaltungen, die jetzt vom 19. April bis zum 28. Juli stattfinden. Ich möchte auch schon mal hinweisen auf die im Juni und Juli folgenden Veranstaltungen im Rahmen der Inforeihe. Am 14. Juni gibt es eine Veranstaltung zur Kritik der Religion und am 12. Juli eine Veranstaltung zur Kritik des Staates. Aktuelle Infos dazu natürlich auch wie immer auf der Internetseite infos.blogsport.eu. Und möchte jetzt nochmal Rosa für den tollen Vortrag und die Beantwortung hoffentlich aller Fragen, die wir hatten, danken und euch ja, für eure Teilnahme an der Veranstaltung. Wir hörten soeben den Teil Nummer 2, der gemeinsam von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg organisierten Intros-Reihe, in der Rosa Faber zur Kritik des Rassismus referierte und im Anschluss noch mit dem Publikum diskutierte. Diese monatliche Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen wird noch bis Juli an jedem zweiten Dienstag fortgesetzt. Das nächste Mal morgen am Dienstag, dem 10. Mai, dann mit einem Vortrag zur Kritik des Antisemitismus. Im Juni folgt ein Abend zur Religionskritik. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Diese Sendung ist bereits oder wird in Kürze als Podcast über das Audioportal freieradios.net und über die Website des Freien Senderkombinats fsk-ah.org zu finden sein. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats Hamburg zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-ah.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter der Nummer 040 43 43 24.